Vorwort von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurth. Vorwort. Vor einem halben Jahrhundert hat Georg Schweinfurth sich seinen Ehrenplatz unter den Männern erobert, die das Antlitz des dunklen Erdteils entschleierten und in rastloser Arbeit die vielen weißen Flecken der Karte Afrikas ausgefüllt haben. Geboren am 29. Dezember 1836 in Riga, erwarb er sich seine ebenso gründliche wie umfassende naturwissenschaftliche Bildung auf den deutschen Hochschulen Heidelberg, München und Berlin. Schon als 20-Jähriger bereiste er Ägypten, den östlichen Sudan und die Küstenländer des Roten Meeres 1863 bis 1866. Bald darauf folgte seine größte und erfolgreichste Expedition in die Äquatorialgegenden 1868 bis 1871. Ihr Verlauf und ihre Ergebnisse sollen in den folgenden Blättern geschildert werden. Gründer der Geographischen Gesellschaft in Kairo 1876 hat er dann viele Jahre in Ägypten gelebt und auf einer langen Reihe kleinerer Reisen in den Wüsten Afrikas und Arabiens, die sich bis in die 90er Jahre ziehen, seinen Ruf als hervorragender Forscher befestigt. Seit 1889 lebt der Nestor der deutschen Afrikaforschung in Berlin. Ägypten, das seit der Regierung Mehmed Alis 1841 bis 1848 tatsächlich, wenn auch nicht dem Namen nach, ein unabhängiger Staat war, hatte seine Herrschaft allmählich durch den Sudan Nil aufwärts bis nahe an die großen Seen vorgeschoben, die sich später als die Quellbecken des geheimnisvollen Stroms erwiesen. Und auch nach Westen begannen ägyptische Truppen und Beamte im Stromgebiet des Gazellenflusses, des Bahr el-Ghazal, vorzudringen. Die Herren der späteren Provinz Bahr el-Ghazal waren damals die Elfenbein- und Sklavenhändler von Khartoum und Kordofan, fanatische Mohammedaner, die unter den verachteten heidnischen Negerstämmen der Dinka, Schilluk und anderen viele Dutzende von Seriben befestigte Niederlassungen gründeten und von diesen aus neben Elfenbeinhandel auch schwunghaften Vieh- und Menschenraub trieben. Von dem Vernichtungskampf, den die ägyptische Regierung gegen diese Banden führte, hatte Schweinfurth nur die ersten Anfänge gesehen. Krieg und Handel hatten natürlich auch unsere Kenntnisse der oberen Nilgegend erweitert, aber die Länder westlich vom Hauptstrom des Nils, südlich von 10 Grad nördlicher Breite, waren sie wenig zugute gekommen. Vorübergehend ist der verhältnismäßig unbedeutende Bahr el-Ghazal sogar für die wichtigste Quellader des Nil gehalten worden, und über die Wasserscheide des Nilbeckens gab es nur unsichere Vermutungen. Die eigentliche Bedeutung der Reisen Schweinfurths liegt darin, dass sie vom etwa 10. bis 3. nördlichen Breitengrad durch Gebiete ging, die der Fuß europäischer Forscher noch kaum betreten hatte. Nur an wenigen Punkten hatten sein Weg die Wege seiner Vorgänger, des deutschen Heugelin, des Engländers Petherick, des Franzosen Ponchet und der Italiener Miani und Piaggia berührt. Er war der Erste, der das westliche Quellgebiet des Nils von Norden nach Süden sowie die Länder der Wasserscheide nördlich des Äquators durchzog und jenseits den Oberlauf jenes mächtigen Stroms erreichte, der ein Dutzend Längengrade in westlicher Richtung durchströmt und sich unter dem Äquator in den Kongo und mit diesem in den Atlantischen Ozean ergießt. Er hatte diesen Wasserlauf, den er unter dem Namen Uele kennt, der aber weit unterhalb auch den Namen Makua und Ubangi führt, damals dem System des Shari zugewiesen, der in das abflusslose Becken Zentralafrikas, den Tschadsee, mündet. Und es hat weitere Entdeckungsfahrten bedurft, bis die Zugehörigkeit des Uele zum Kongo-System allgemein anerkannt wurde. Aber der Entdecker des Uele ist und bleibt Schweinfurth. Größte Verdienste hatte er sich um die Völkerkunde erworben, durch seine genauen Nachrichten über die fast unbekannten Negerstämme der Niamniam, der Mangbattu und der Akka, der schon im frühesten Altertum erwähnten, aber noch fast niemals von Europäern gesehenen Zwergstämme von Äquatorialafrika. Seine Rückreise vom Uele nordwärts verlief im Allgemeinen in derselben Richtung wie die Hinreise. Aber zu beiden Seiten hat er viele Abstecher gemacht, deren einer ihn weit nach Westen ins damalige Dorado der Sklavenhändler führte. Schweinfurth war in erster Linie Botaniker. Im Anschluss an eine Notiz über seine erste Reise von 1863 bemerkte er: Der einzige Zweck, den ich unablässig verfolgte, die botanische Erforschung dieser Länder, gestaltet sich immer mehr zur Aufgabe meines Lebens. Und dann, wer die harmlose Habgier des Pflanzenjägers kennt, wird begreifen, wie diese Studien in der Zeit zwischen der ersten und zweiten Reise in mir nur das Verlangen nach neuer Beute wachrufen mussten. Harrte doch noch der bei weitem größte Teil des Nilgebiets, die geheimnisvolle Flora seiner südlichen Zuflüsse, der botanischen Erforschung. Aber wie überraschend hat sich dieser begeisterte Liebhaber der Scientia Amabilis zum Entdeckungsreisenden ausgewachsen, zum vollberechtigten Vertreter der Länder- und Völkerkunde. Fast jede Seite seines Hauptwerks Im Herzen von Afrika, dem die folgenden Kapitel entnommen sind und das in 6 Sprachen übersetzt wurde, verrät seine scharfe Beobachtung und anschauliche Schilderung aller möglichen Dinge, auch außerhalb des Kreises seines eigentlichen Spezialfachs. Aufs Lebhafteste interessieren ihn die Sitten und Gebräuche, die Laster und guten Eigenschaften der buntscheckigen Völkermengen, die er auf dem Marsch oder beim längeren Aufenthalt kennenlernt, die Lebensgewohnheiten der verschiedenen Stämme, ihr Körperbau, ihre Bodenerzeugnisse, ihre Viehzucht, ihr Handel, ihre Wohnungen, ihre Sprache, die Anfänge des Handwerks und der Kunstfertigkeit, weiter die reiche Tierwelt vom Elefanten bis zum Insekt, die vielverschlungenen Flussnetze, die Höhen-, Witterungs- und Temperaturverhältnisse, der Wechsel der meisterhaft in scharf umrissenen Zügen gezeichneten Landschaftsbilder. Dazwischen schiebt sich, ohne eine Spur von Eitelkeit vorgetragen, die Erzählung der persönlichen Erlebnisse, überwiegend realistisch, aber mit gemütlichem Humor und auch bei den widerwärtigsten Ereignissen getragen von einem unerschütterlichen Gleichmut. Dieser verließ Schweinfurth selbst dann nicht, als nahe dem Ende seiner überraschenden, vom Glück begünstigten Reise ein großer Teil seiner unersetzlichen Aufzeichnungen und Sammlungen vom Feuer vernichtet wurde. Bezeichnend für sein Gefühl edler Menschlichkeit ist seine Stellung zu dem besonders früher üblichen verächtlichen Begriff Wilden für farbige Naturvölker. Schweinfurth hält es für unberechtigt, die schwarzhäutige Menschheit Afrikas Wilde zu nennen, denn sie ist im Besitz unserer sozialen Grundlagen wie Eigentum, Ehe, Arbeitsteilung, wenn diese sich auch oft nur in elementarer Gestalt zeigen. Er stimmt der von anderer Seite ausgesprochenen Anschauung bei, dass es in Afrika kaum andere Wilde gibt als solche, die aus Europa dorthin gelangt sind. Die Frage liegt nahe, ob heute eine Schilderung überhaupt noch Wert und Anziehungskraft haben kann, wenn sie sich auf über 50 Jahre alte Beobachtungen stützt. Schweinfurth äußerte sich in dem vom 1. Januar 1818 datierten Vorwort zur Jubiläumsausgabe seines Werkes Im Herzen von Afrika über diesen Punkt. Man glaube ja nicht, dass die veränderten politischen Zustände in den damals neu entdeckten Ländern jetzt einen großen Teil meiner Beobachtungen jedes Interesses für die Gegenwart entkleidet hätten. Für das Bestehenbleiben vieler von mir beschriebener Zustände sprechen die Wahrnehmungen neuerer und neuester Reisender. Nach 29 Jahren fanden die Begleiter des verwegenen Marchand am Suhe und am Gazellenfluss noch dieselben Bongo, Djur und Dinka vor, wie sie mir entgegengetreten waren. Allerdings hatten sich inzwischen die europäischen Baumwollenzeuge in den Grenzländern der islamischen Welt weit verbreitet und die früher nackt einhergehenden Völker im Bereich des Tieflandes der oberen Nilgewässer begannen sich zu umhüllen. Aber die Völker des tieferen Inneren, die Niamniam und Mangbattu bedienen sich zur Kleidung heute noch derselben selbstgewonnenen Felle und Rindenstoffe, die zu meiner Zeit üblich waren, trotz englischer, französischer oder belgischer Herrschaft, der sie jetzt unterstehen. Es fehlt bei uns nicht an Leuten, die sich der Vorstellung hingeben, alle Völker der Welt müssten jetzt der neuerungssüchtigen Schnelllebigkeit unserer Zeit zum Opfer fallen. Aber noch gibt es der Erdenwinkel genug, an denen die Weltgeschichte Ruhepunkte gefunden hat. An solchen sitzen noch manche Völker Afrikas und selbst diejenigen, die in äußerlichen Dingen starkem Wandel unterlagen, haben die Eigenart ihres inneren Wesens zu wahren gewusst. Doch nun wollen wir dem Forscher über seine an Abenteuern aller Art wahrlich nicht arme Reise hören. Ende vom Vorwort, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 1 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 1: Die ersten Abenteuer mit Büffel und Bienen. Am 18. August 1868 verließ ich Suez. Die Berliner Akademie der Wissenschaften hatte mir auf 5 Jahre die verfügbaren Mittel der Humboldt-Stiftung bewilligt und mir die Möglichkeit einer reichen Ausrüstung verschafft. Ein ägyptischer Dampfer brachte mich nach Dschidda, eine gemietete Barke nach Suakin an der Westküste des Roten Meeres. Am 10. September begann der Kamelritt über das Küstengebirge. Er führte in 27 Tagen nach Berber am Nil. Von da ging es in einer Barke nilaufwärts nach dem eigentlichen Ausgangspunkt der Reise, nach Khartoum an der Vereinigung des Weißen und Blauen Nil, dem Sitz der Zentralverwaltung des ägyptischen Sudan. Am 1. November traf ich dort ein. Die Stadt sollte später durch den Untergang Gordon Paschas und als Mittelpunkt des siegreichen Mahdistenaufstandes eine traurige Weltberühmtheit erlangen. Von 13-jähriger Barbarenherrschaft wurde sie erst 1898 durch den englisch-ägyptischen Feldzug Lord Kitcheners befreit. Gestützt auf Erfahrungen und Erkundigungen, die ich bei meinem früheren Aufenthalt in Khartoum gesammelt hatte, hatte ich den Plan zur wissenschaftlichen Bereisung der westlichen Quellgebiete des Nil entworfen. Bald hatte ich erkannt, dass die ägyptische Regierung in den heidnischen Negerländern keinerlei Einfluss und Macht auszuüben vermochte, obgleich Khartoumer Kaufleute dort die ausgedehntesten Besitzungen gegründet hatten, und dass ohne engen Anschluss an diese Kaufleute die Zwecke eines wissenschaftlichen Reisenden nicht gefördert werden konnten. Mein Entschluss stand daher fest, mich von den Khartoumer Kaufleuten ganz ins Schlepptau nehmen zu lassen. Dass übrigens die Elfenbeinhändler aus freien Stücken sich nie dazu entschließen würden, meinem Ansinnen zu entsprechen, darüber durfte ich mich keiner Täuschungen hingeben. Ich kannte aber ihre abhängige Lage als Untertanen des Vizekönigs von Ägypten. Waren sie auch in den Negerländern unumschränkte Machthaber, so blieben sie doch auf Gnade und Ungnade den Maßnahmen einer absoluten Regierung ergeben, weil sie mit ihrem Kapital an die Hauptstadt des ägyptischen Sudan gebunden waren, und so bot sich mir ein Hebel, ihren Widerstand zu brechen. Aufgrund dieser Erwägungen konnte ich, aufs Nachdrücklichste unterstützt von dem allmächtigen Generalgouverneur Djafar Pascha, einen sehr günstigen Vertrag mit dem Elfenbeinhändler Gattas, einen koptischen Christen, abschließen. Unter den Khartoumer Großkaufleuten war Gattas der einzige Nicht-Mohammedaner. Die anderen wollte man nicht der Möglichkeit preisgeben, vom Franken, damit meinte man mich, als Räuber und Sklavenjäger verlästert zu werden. Darum war die Wahl Djafars auf den unglücklichen Gattas gefallen. Als der reichste von allen musste dieser mit seinem Vermögen haften für alles Unheil, das mir im Inneren widerfahren konnte. Dieselben Verpflichtungen zum Schutz legte der Generalgouverneur auch jedem der anderen Khartoumer Großhändler auf. die Besitzungen im Gebiet des Bahr el Ghazal hatten. Noch nie hatte die ägyptische Regierung mittelbar so viel für einen wissenschaftlichen Reisenden getan wie für mich. Den Neujahrstag 1869 verbrachte ich noch in Khartum. Erst am 5. Januar segelte ich auf einer mit 23 Bootsleuten und Söldnern bemannten Barke des Ghattas nilaufwärts nach Süden. Meine eigene Begleitung bestand aus 6 Nubiern, die alle bereits bei Europäern gedient hatten und mir nie Anlass zu ernstlichen Klagen gegeben haben. 2 Sklavinnen, die das Mehl für die ganze Schiffsmannschaft zu mahlen hatten, und aus einer Respektperson in Gestalt meines großen europäischen Schäferhundes Arslan, der überall, wohin er kam, ängstliches Erstaunen wachrief. Die vom Wind begünstigte Bergfahrt der Segelbarke führte meist durch einförmige Landschaften. Die flachen Ufer sind bewohnt und bebaut. Zahlreiche Nilpferde und ungeheure Vogelschwärme beleben den majestätischen Strom, in dem weiter aufwärts hunderte von Inseln liegen, die von Schilluk-Negern bewohnt werden. Der 14. Januar brachte den ersten Unglückstag, den ich selbst heraufbeschworen hatte. In der Frühe war zu uns eine andere Barke gestoßen. Die Leute wollten zusammen sich vergnügen und Halt machen. Wir waren aber an einer für mich sehr langweiligen Stelle. Und so zwang ich sie weiterzufahren, um an einer unbewohnten kleinen Insel ans Land steigen zu können. Der Ausflug, den ich in Begleitung von 2 meiner Leute antrat, sollte verhängnisvoll werden, wenigstens für einen der beiden. Mohammed Amin, so hieß dieser, wurde an meiner Seite von einem wilden Büffel überrannt, den ich nicht das geringste Leid zuzufügen beabsichtigte, dem aber der Unglückliche im hohen Gras gar zu nahe gekommen war. Der Büffel hielt jedenfalls sein Mittagsschläfchen und geriet durch die Störung in die äußerste Wut. Aufspringen und den Störenfried in die Lüfte wirbeln, war für ihn das Werk eines Augenblicks. Da lag er nun, mein treuer Begleiter, über und über blutend. Vor ihm, mit hoch erhobenem Schweif der Büffel, grunzend, in drohender Haltung, bereit, sein Opfer zu zerstampfen. Zum Glück war seine Aufmerksamkeit durch die beiden anderen Männer gefesselt, die wie sprachlos vor Entsetzen dastanden. Ich hatte kein Gewehr in der Hand, mein schöner Hinterlader hing vorläufig noch am linken Horn des Büffels. Mohammed hatte ihn getragen. Mein anderer Begleiter, Soliman, der die Kugelbüchse trug, hatte gleich angelegt, aber der Hahn knackte vergebens. Mal auf Mal versagte das Gewehr. Die Zeit erlaubte mir nicht, Soliman zuzurufen, die Sicherung ist noch vor. Es galt den Augenblick. Da griff er nach einem kleinen Handbeil, das ganz aus einem Stück Eisen bestand, und schleuderte es unverzagt dem Büffel an den Kopf, auf eine Entfernung von kaum 20 Schritt. So wurde die Beute dem Feind entrissen. Mit einem wilden Satz warf sich der Büffel seitwärts ins Röhricht, unter gewaltigem Rauschen der Halme dahinsausend, mit der Wucht eines entgleisenden Dampfrosses, brüllend und den Boden erschütternd. Nach rechts und nach links sah man ihn unter Grunzen und Brüllen die gewaltigsten Sätze machen. Da wir in seinem Gefolge eine ganze Herde vermuten mussten, griffen wir zunächst nach den Gewehren, um einen nahen Baum zuzueilen. Doch es wurde alles still, und unsere nächste Sorge wand sich jetzt dem Unglücklichen zu. Mohammeds Kopf lag wie angenagelt am Boden, da seine Ohren von scharfen Schilfhalmen durchbohrt waren. Aber eine flüchtige Untersuchung überzeugte uns sofort davon, dass die Verletzung nicht tödlich sein konnte. Das Büffelhorn hatte gerade den Mund getroffen, und außer 4 Zähnen im Oberkiefer und einigen Knochensplittern hatte er keine weiteren Verluste zu beklagen. Ich ließ Soliman an der Stelle, um Mohammed zu waschen, und eilte allein zur entfernten Barke, um ihn abholen zu lassen. In 3 Wochen war er wiederhergestellt, und als Entschädigung für jeden der 4 Zähne erhielt er einen Backschisch von 10 Maria-Theresientalern. Diese Freigebigkeit belebte wunderbar die Unternehmungslust meiner Begleiter. Sie war aber auch vonnöten, um die Leute für die Zukunft stets bei gutem humor zu erhalten. Der Ritter Soliman fiel bald darauf bei einer der üblichen Schießereien der Nubier seiner eigenen Unbesonnenheit zum Opfer. Bei dem ehemaligen Hauptquartier des berühmten Räuberhauptmannes Mohammed Scher stießen wir auf die ersten Spuren des ruchlosen Sklavenhandels. Mengen menschlicher Gebeine, von denen durch Seuchen hingerafften Sklaven, fanden sich überall über die Steppe verstreut, infolge des Steppenbrandes in halbverkohltem Zustand. Die Zahl der geschlachteten und verschmausten Rinder muss, nach den vorhandenen Knochenmassen zu urteilen, ganz gewaltig gewesen sein. Sie bestanden meist aus der Beute, die Mohammed den Schilluk abgenommen hatte. Dieser Räuberhauptmann durfte es sogar wagen, den Befehlen des Generalgouverneurs Trotz zu bieten, und er war es hauptsächlich, der die Chartumer lehrte, mit Hilfe befestigter Plätze, förmlicher Zwingburgen, die Eingeborenen in Schrecken zu halten. Infolge seiner Räubereien war das ganze östliche Nilufer in eine ununterbrochene Waldeinöde verwandelt. Die Dinka-Neger und Djangea, die dort einst zahlreiche Dörfer bewohnten, hatten sich ins Innere zurückgezogen. Bei einer Krümmung des Nils unterhalb Fashoda hatte ich schon wieder ein bösartiges Abenteuer. Da die Windrichtung hier das Segeln unmöglich machte, musste die Barke von der Mannschaft gezogen werden. Als nun das Seil durch die Grasmasse des Ufers streifte, kam uns ein wilder Bienenschwarm in den Weg, der sich gleich einer großen Wolke über die Ziehenden entlud. Jeder stürzte sich kopfüber in den Fluss und suchte, die Barke wieder zu gewinnen, aber der Bienenschwarm folgte auf dem Fluss nach und erfüllte in wenigen Augenblicken alle Räume des mit Menschen vollgepfropften Fahrzeugs. Ich arbeitete gerade an meinen Pflanzen in der Kabine, als ich ein Rennen und Springen vernahm, das ich anfangs für Ausgelassenheit der Leute hielt. Da stürzte einer ganz verwirrt mit dem Ruf herein: »Bienen, Bienen!« Plötzlich fühlte ich mich im Gesicht und an den Händen von den empfindlichsten Stichen getroffen und höre mich bereits von Tausenden von Bienen umsummt. Vergeblich suche ich, das Gesicht mit meinem Handtuch zu schützen. Wütend schlage ich um mich, aber umso größer wird die Hartnäckigkeit der Insekten. Ich fühle einen wahnsinnigen Schmerz im Auge, und Stich auf Stich fällt mir in das Haar. Die Hunde unter meinem Bett springen wie toll auf und werfen eine Menge Sachen um. Ich selbst stürze mich voller Verzweiflung in den Fluss. Ich tauche unter, alles vergebens. Immer wieder regnet es Stiche auf meinen Kopf. Im Ufersumpf schleppe ich mich durch das Schilfgras, das mir die Hände zerschneidet, und suche, das Festland zu gewinnen, um im Wald Schutz zu finden. Da packen mich vier kräftige Arme und schleppen mich gewaltsam zurück, so dass ich im Schlamm zu ersticken glaube. Ich muss wieder an Bord, an Flucht ist nicht zu denken. Durch die kühlende Nässe war ich soweit wieder zu mir gekommen, dass ich ein Betttuch aus dem Kasten zu zerren vermochte. Endlich fand ich Schutz, nachdem ich die in das Laken eingeschlossenen Bienen nach und nach zerquetscht hatte. Krampfhaft zusammengekauert musste ich drei volle Stunden verharren, während das Summen um mich herum ununterbrochen anhielt und einzelne Stiche noch durch das Laken hindurchdrangen. Lautlose Stille herrschte an Bord, da alle Insassen meinem Beispiel gefolgt waren. Einige Beherzte hatten sich zuletzt ans Ufer geschlichen und setzten das dürre Schilfgras in Brand. Schließlich gelang es, mit Hilfe des Rauches die Bienen von der Barke zu verscheuchen, diese flott zu machen und dem jenseitigen Ufer zuzutreiben. Nun erst konnte man sich den Schaden besehen. Mit Hilfe eines Spiegels und einer Federzange zog ich mir alle Stachel aus Gesicht und Händen. Diese Stiche blieben auch ohne schädliche Folgen. Unmöglich war es aber, in meiner Kopfhaut die Stacheln ausfindig zu machen. Viele waren abgebrochen und erzeugten ebenso viele kleine Geschwüre, die zwei Tage lang empfindlich schmerzten. Ein Unfall wie der unsrige ist auf den Gewässern des Weißen Nil selten erlebt worden. Das Merkwürdigste war, dass alle 16 in unserem Kielwasser steuernden Barken an diesem Tag an der gleichen Stelle sich der gleichen Plage ausgesetzt sahen. Am Abend wünschte ich mir lieber 10 Büffel und noch zwei Löwen dazu, als je wieder mit Bienen zu tun zu haben. Und die ganze Schiffsgesellschaft stimmte mir lebhaft zu. Ich nahm Chinin und erwachte am Morgen neu gestärkt und munter, während mehrere der arg zugerichteten Leute ein heftiges Fieber hatten. Unter den Mannschaften der uns folgenden Barke hatte es infolge der Verletzungen nachträglich sogar zwei Todesfälle gegeben. Ende von Kapitel 2, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 2 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 2 Ein weiblicher Häuptling. Am 24. Januar 1869 wurde Fashoda erreicht, damals der südlichste Grenzwaffenplatz des Ägyptischen Reiches. Heute heißt der Ort Kodok, um die französische Empfindlichkeit zu schonen. In Fashoda hatte nämlich 1898 Frankreich eine schwere Kränkung durch die Engländer erfahren. Auf der am 1. Februar angetretenen Weiterreise lernte ich den Kaufmann Mohammed Abd el-Samad kennen, jenen hochherzigen Nubier, der so großen Einfluss auf mein Unternehmen auszuüben bestimmt war und der mehr dafür geleistet hat, als alle Machthaber des Sudan es vermochten. Gleich bei der ersten Begegnung forderte er mich auf, ihn als sein Gast bis zu den entferntesten Völkern zu begleiten, eine Aussicht, die mich auf das Freudigste erregte. Mohammed stammte aus dem nördlichsten Teil des nubischen Niltals und war in seiner Art ein kleiner Held, der sich mit dem Schwert in der Hand Ländergebiete erobert hatte, die an Umfang manchen kleinen Staat in Europa übertrafen. Der unternehmende, keine Gefahren, Mühen und Opfer scheuende Kaufmann, der nach den Worten des Horaz zu den äußersten Indern wanderte, um über Meere und Länder der Armut zu entfliehen, schien gleichsam die geistige Verwandtschaft zu ahnen, die er mit dem Gelehrten teilte, der im Dienst der Wissenschaft ferne Länder durchreist, um die Wunder der Welt zu schauen. Durchwandert die Welt und erfreut euch der herrlichen Dinge, die ich erschaffen, sagt der Koran. Wir hatten warten müssen, bis andere Barken zu uns stießen, denn vorher schien die Mannschaft nicht genügend stark zu sein zum Schutz gegen Angriffe des noch nicht unterworfenen Teils der Schilluk. Sie waren auch nicht zahlreich genug, um allein die schweren Hindernisse zu überwinden, die der Sud, die Grasbarre, in Aussicht stellte. Diesen Sud habe ich gründlich kennengelernt, als wir in die Sumpfdickichte der westlichen Zuflüsse des Weißen Nil einbogen. Tagelang befand sich die Barke in einem Gewirr von Kanälen und schwimmenden Grasmassen, Papyrus- und Ambatsch-Dickichten, die die ganze Breite des Hauptstroms bedeckten. Papyrus ist das bis zu 5 Meter hohe, aus dem Altertum bekannte Riedgras, von dem das Papier seinen Namen hat. Ambatsch, eine Pflanze von außergewöhnlich leichtem, schwammigem Holz, die 6 Meter hoch werden kann. Hin und wieder bricht sich in engen Rissen die Gewalt des Wassers Bahn, aber diese Kanäle entsprechen nicht immer den tiefen Linien des Strombetts und sind daher nur selten für Barken passierbar. Ein beständiges Ziehen und Drängen der Massen verändert sie alljährlich in so hohem Grad, dass selbst der erfahrenste Schiffer sich nicht in ihnen zurechtzufinden weiß. Im Winter muss er bei jeder Fahrt sich aufs Neue durch ein labyrinthisches Fahrwasser winden. Im Juli dagegen, wenn der Fluss seinen höchsten Wasserstand erreicht hat, sind für die Talfahrt all jene Kanäle wohl zu benutzen. Dichte Massen einer auf den freien Stellen der Wasserfläche schwimmenden Vegetation von Kleinkräutern bilden einen grützenartigen Brei, der die Vereinigung der Grasmassen zu vollständigen Decken sehr erleichtert. Wie ein fest verbindender Kitt verstopft dieser Brei von Kräutern alle Spalten und Löcher zwischen den Gras- und Ambatsch-Inseln, die sich an den Stellen der Hinterwasser anhäufen, wo sie den Winden oder der Strömung minder zugänglich sind. Am 8. Februar begann der eigentliche Kampf mit dieser Welt von Gras. Den ganzen Tag verbrauchten wir in einem mühsamen Durchzwängen der Barken durch die zeitweilig gebildeten Stromarme. 200 Bootsleute und Soldaten mussten viele Stunden lang im Wasser an Seilen ziehen, um eine Barke nach der anderen durchzubringen. Dabei schritten sie selbst auf dem Rand der schwimmenden Grasdecken einher, die streckenweise sogar ganze Rinderherden zu tragen vermochte. Es war ein eigentümliches Schauspiel, die Barken wie eingewachsen in diesem Dschungel von bis zu 5 Meter hohem Papyrus zu erblicken, dazu die nackten Bronzegestalten der schwarzbraunen Nubier, die sich auf dem freudigen Grün der Umgebung lebhaft abhoben. Das Geschrei und Gejauchze, mit dem sie sich die Arbeit zu erleichtern glaubten, hallte meilenweit durch die Lüfte. Schnaubend streckten Nilpferde die Köpfe aus dem Wasser. Die Schiffer, in Besorgnis, die Tiere möchten mit der Wucht ihrer Leiber die Schiffswände einrennen, was schon vorgekommen war, entfesselten zur Abwehr die volle Kraft ihrer Kehlen. Schon 1863 hatte sich hier die Grasbarre gebildet, die noch im Sommer 1872 in ihrer vollen Stärke angetroffen wurde, und hier war der Schifffahrt wiederholt ein für Monate unüberwindlicher Damm gezogen, ein Umstand, der die Mannschaften mancher Barken der größten Not preiszugeben drohte, sobald die Vorräte verzehrt waren. Mühsam arbeiteten wir uns mehrere Tage lang vorwärts. Durch einen vom verstopften Hauptarm sich abzweigenden Seitenarm allein war man imstande, bis zur Einmündung des Gazellenstroms vorzudringen. Am 11. Februar ging es im offenen Fahrwasser glücklich weiter. Nicht lange, denn der Hauptarm verzweigte sich von neuem zu einem Wirrsal von Kanälen und, nach erneutem nutzlosen Versuchen vorzudringen, machten am folgenden Tag alle Barken kehrt, um ihr Heil in einem anderen, nach Norden sich öffnenden Kanalnetz zu versuchen. Am 5. Tag hatten wir mit Mühe und Not ein großes offenes Becken erreicht und nur noch eine Strecke von 60 Metern zu überwinden, um jenen Sammelplatz sämtlicher Gewässer am oberen Nil zu gewinnen, der auf den Karten als Nosse sich eingebürgert hat. Aber von den Schiffern Magren el Bunur, die Mündung der Ströme, genannt wird. Es war das böseste aller Hindernisse, das uns hier die Graswelt entgegenstellte. Die breiten Bäuche der mit Korn belasteten, ungemein massig gezimmerten Barken mussten buchstäblich über das plattgedrückte Gras geschleift werden. Ich blieb als der Einzige an Bord zurück. Den vereinten Anstrengungen aller gelang es, die Überwindung dieser Grasmasse in einem Tag zu erzwingen. Mit gutem Wind ging es rasch stromaufwärts, solange die nordwestliche Richtung des Fahrwassers anhielt. Allein der immer mehr sich verschmälernde Hauptkanal beschrieb außerordentlich häufig und kurz abgebrochene Bogenlinien, die durch Stoßen und Schieben der Barken vermittels Stangen überwunden werden mussten. Die scheinbaren Ufer bestehen auch hier aus schwimmenden Grasdecken, weiter landeinwärts dagegen verraten weidende Herden der Dinka das Festland. Der Bahr el Ghazal hat sein Widerspiel in Europa. An manchen Stellen vermittelt die Havel zwischen Potsdam und Brandenburg mit ihrer Unmasse schwimmender Gewächse eine sehr gute Vorstellung von ihm. Auch die Mehrzahl der Pflanzengattungen, nicht Arten, hat die Havel mit dem afrikanischen Fluss gemein. Häufig beträgt die Breite des offenen Wassers nur die eine Barkenlänge, die große, von den längsten Stangen nicht erreichte Tiefe verrät aber den Wasserreichtum, den rechts und links ein paar hundert Schritt weiter die Grasdecke verbirgt. Zur Zeit des Hochwassers dagegen ist alles, was jetzt als Land erscheint, ein unermesslicher See. Das, was die Schiffer Bahr el Ghazal nennen, bezeichnet nur die Wasserstraße bis zum Ende ihrer Schiffbarkeit. Nicht einen Strom im wissenschaftlichen Sinn, denn ihn müsste man eher Bahr el Arab oder Bahr el Djur nennen, da diese beiden Flüsse zu seiner Entstehung Veranlassung geben. Beide auch über ein weit verzweigtes Netz stattlicher Nebenflüsse verfügen. Ich habe im Sud noch erträgliche Bedingungen gefunden. Welche Schrecken aber hier lauerten, hat etwa ein Jahrzehnt später ein grausiges Ereignis gezeigt. Als 1880 der Gouverneur der Provinz Bahr el Ghazal, der Italiener Romolo Gesi, nach Khartoum zurückkehrte, blieb seine Flottille in der Sumpfvegetation fast 4 volle Monate lang hilflos stecken. Hunderte von Menschen, abgeschnitten von aller Verbindung mit dem festen Lande, versuchten sich von den Wurzelstöcken der Seerosen zu ernähren und mussten elendiglich verhungern. Nur mit einem Bruchteil seiner Leute ist Gesi diesem Schicksal entgangen. Aber wenige Monate darauf starb auch er infolge der ausgestandenen Entbehrungen. Allmählich wurde das Fahrwasser besser und am 22. Februar landete ich bei der sogenannten Meschra El Rek, dem Rekhafen, nach einem benachbarten Negerstamm benannt. Die Meschra ist der Halteplatz aller den Bahr el Ghazal befahrenden Barken und liegt in einem Gewirr von kleinen Inseln. Diese einzige Ausschiffungsstelle aller vom Bahr el Ghazal ausgehenden Expeditionen war damals von 18 Khartoumer Barken besucht, die, halb vergraben in Schlamm und Ton, in den Uferdickichten von Papyrus fest eingekeilt lagen. Es fehlte dieser Inselwelt nicht an landschaftlichen Reizen und mit den Dinka-Negern der Umgebung bestand ein friedliches Verhältnis. Eine der einflussreichsten Personen des benachbarten Dinka-Stammes, der Lao, war eine bereits bejahrte Frau namens Scholl, die in der Meschra eine Art Häuptlingsrolle spielte. Eine solche Stellung knüpfte sich bei dem patriarchalischen Zuschnitt des Lebens der Hirtenvölker stets an den Reichtum. Worte reichen nicht aus, die Hässlichkeit der Scholl zu schildern. Ein nacktes, von runzlig, zäher Negerhaut umhüllten, wackelndes und geknittertes Beingerüst, zahnlos, mit dünnen, schmierigen, fettgetränkten Haarsträhnen, um die Hüfte einen Schurz von gleichfalls fettgetränktem Schafleder, dessen Kanten mit weißen Glasperlen und Eisenringen umsäumt waren. An Hand- und Fußgelenken ein Arsenal von Eisen, Messing und Kupferringen, stark genug, um Verbrecher damit an die Mauer ihres Gefängnisses zu schmieden. Am Hals behangen mit Ketten von Eisen, mit Lederriemen, mit Schnüren von Holzkugeln und Gott weiß welchem Plunder aus alter Rumpelkammer. Das war die alte Scholl. Am 26. Februar erschien sie in meinem Zelt, da sie erfahren hatte, dass die für sie bestimmten königlichen Geschenke bereitlägen. Sie trug ein völlig verändertes Kostüm. Sie hatte aus ihrem unerschöpflichen Vorrat von Ringen, Ketten und Stricken lauter neue Gegenstände hervorgesucht, um sich vor mir zu schmücken. Ich hatte alles zum festlichen Empfang hergerichtet. Da sind Glasperlen wie große Eier, noch nie gesehen in diesen Landen, schwere Steinkugeln, grüne und blaue aus Indiens märchenhaften Gefilden. Für wen sind sie? Für die Scholl. Da eine Stahlkette, wem wird sie gehören? Der Scholl, dieser königliche Stuhl von Strohgeflecht, wer wird auf ihm thronen? Die Scholl. Als Krone des Ganzen übergab ich ihr ein Riesenmedaillon von Bronze, an goldglänzender Messingkette um den Hals zu tragen. Es machte einen besonders tiefen Eindruck auf ihr dankbares Herz und sie wurde in diesem Schmuck von allen Schiffern und Soldaten bewundert. Meiner alten Freundin war ein Jahr darauf ein trauriges Los beschieden. Ein Trupp Männer eines benachbarten feindlichen Stammes war zu ihrer Hütte vorgedrungen. Als sie die Tür öffnete, fiel sie unter den tödlichen Streichen ihrer Feinde, die sofort alle Hütten in Brand steckten und einen großen Teil der vorhandenen Viehbestände mit sich forttrieben. Auf der Heimreise führte mich nach 2,5 Jahren unser Weg an der Stelle vorüber, wo ehemals die gastlichen Hütten gestanden hatten. Von dem Wohnsitz der alten Scholl waren nur Kohlen übrig geblieben und die Scherben zersprungener Schnapsballons zeugten von verschwundener Pracht. Ende von Kapitel 2. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 3 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 3: Das Land, wo Milch und Honig fließt. Erst am 12. März langte die zweite Barke des Kaufmanns Gattas in der Meschra an. Der begleitende Agent stellte mir in kürzester Frist 70 Träger zur Verfügung, so dass ich noch vor Beginn der Regenzeit nach dem Inneren aufbrechen konnte. Am 25. März setzte sich die Karawane in Bewegung. Sie zählte an 500 Köpfe, da sich dem Gattaschen Zug noch kleinere Gesellschaften mit 200 Bewaffneten angeschlossen hatten. Der Marsch ging ohne größere Schwierigkeiten, bald durch Bewohntes und Bebautes, bald durch menschenleeres, parkartiges und bewaldetes Flachland und führte schon am 31. März zu der großen, mit Palisaden umgebenen Niederlassung oder Seriba Gattas, von der Meschra etwa 150 Kilometer entfernt. Hier schlug ich für länger als 7 Monate mein Standquartier auf. Die große Seriba, der sich noch 9 kleinere anreihen, liegt auf dem Grenzpunkt der Dinka, Djur und Bongo. Eine Menge Gelaba, wie die wandernden Sklavenhändler hier genannt werden, hatte sich in geräumigen Gehöften eingerichtet. Es sind Leute aus Nubien, zum Teil auch aus Darfur, die hier ihre Sklaven einkaufen, um sie nach und über Darfur und Kordofan weiterzuschleppen. Die fast ausschließlich aus Nubiern gebildete Besatzung und die vielen Angestellten des Gattas bringen die bewaffnete Macht auf durchschnittlich 250 Mann. Und hunderte von Sklaven vermehren die Einwohnerschaft auf mindestens 1000 Köpfe. 4 Kilometer im Umkreis ist alles mit Äckern bedeckt. Eine große Anzahl kleinerer Dörfer der Dinka, Djur und Bongo sind in der nächsten Umgebung zerstreut. Das unmittelbare Gebiet der Herrschaft des Gattas besitzt zwischen den 6 Seriben des nördlichen Bongolandes eine Ausdehnung von ungefähr 700 Quadratkilometern, von denen mindestens 160 Ackerland sind. Die Bevölkerung beträgt gegen 13.000 Seelen. Der Oberverwalter Idris, daheim der Sklave seines Herrn, war hier unumschränkter Machthaber. Mit aller Zuvorkommenheit empfangen, sah ich mich in den ersten Tagen mit Geschenken an Lebensmitteln und mit Aufmerksamkeiten jeder Art förmlich überhäuft. 2 mittelgroße, hübsch gebaute Hütten waren innerhalb der Palisaden für mich errichtet. Sie reichten jedoch des vielen Gepäcks wegen zu meiner Bequemlichkeit lange nicht aus. Meine Diener mussten in anderen Hütten untergebracht werden. Nun begannen meine täglichen Streifzüge in die Umgegend und die Verarbeitung der gesammelten Gegenstände nahm den größten Teil der Zeit in Anspruch. Bei stets ungeschwächter Gesundheit verlebte ich die ersten Wochen in einem Taumel von Freude, wahrhaft ergriffen von den Schönheiten einer unvergleichlich zauberhaften Natur. Die ersten Regen hatten begonnen und kleideten die aus einem parkartigen gemisch von grasflächen gebüschen und bäumen gebildete landschaft in das zarte grün unseres frühlings. Dem boden entsproßten in fülle die prächtigsten zwiebelgewächse, und bäume von unglaublich verschiedener form mengten unter das frische laub ihrer zweige die pracht lebhaft gefärbter blüten. Meine Aufnahme bei einem Ausflug nach Westen war überall die gastlichste. Die Verwalter der kleinen Seriben behandelten mich mit der größten Aufmerksamkeit. Sie sorgten für gute Kost und stellten alles zu meiner Verfügung. In den Seriben hatten meine Leute gute Tage. Ströme von Hammelblut flossen, selbst für meine Hunde wurde eigens geschlachtet. Hier war nach den Begriffen meiner ausgehungerten Diener aus Khartum das Land, wo im wahrsten Sinne des Wortes Milch und Honig floss. Für mich besonders suchte man zusammen, was Zentralafrika an Delikatessen nur aufzubringen vermochte. Es fehlte auch nicht an naher Gefahr der schrecklichsten Art. In der Nacht des 22. Mai brach ein gewaltiges Gewitter los. Plötzlich erscholl hart neben meiner Hütte ein Geschrei von Frauenstimmen, und aus einem Strohhaus schlug die Lohe hoch gegen Himmel. Sofort rief man mir zu, ich möchte hinausspringen, denn im Schlaf in einer aus Stroh und Bambus errichteten Hütte vom Feuer überrascht zu werden, ist fast sicherer Tod. Die Leute begannen sofort mit dem Räumen. Bereits war die Hütte meines Gepäcks in Sicherheit, als wir bemerkten, dass der Wind die Flammen nach der entgegengesetzten Seite trieb. Entsetzlich schien mir der Gedanke, wie leicht ich aller Früchte meiner bisherigen mühevollen Arbeit hätte beraubt werden können. Es sollte anders kommen, aber enteilen konnte ich deshalb meinem Schicksal nicht. Denn Ende 1870 hatte ich das schreckliche Brandunglück, das mich der wichtigsten Früchte meiner Reise berauben sollte. Die verbrannte Hütte war von meinem Bett kaum 25 Schritt entfernt. 6 Sklavinnen hatten darin, vom Blitz getroffen, den Tod gefunden. Einer siebenten war es gelungen, halb verbrannt aus der lichterloh flammenden Strommasse hervorzukriechen. Der Blitz hatte sie verschont. Ende von Kapitel 3, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 4 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 4 In zweifelhafter Gesellschaft. Wegen der beständig drohenden Feuersgefahr hatte die Niederlassung einen empfindlichen Nachteil gegenüber denjenigen, deren Hütten minder zusammengedrängt waren. Allein die größere Sicherheit der Gegend, der Reichtum an Lebensmitteln, die Seltenheit der Stechmücken, auch der Mangel an Termiten, den weißen Ameisen, boten Vorteile, die alle anderen Seriben in den Schatten stellten. Doch fehlte es nicht an zahlreichen kleinen Plagen. In meiner Hütte überstieg die Raumbeschränkung jede Vorstellung. Ich sah mich zu beständigem Aus- und Einpacken meiner 1000 Sachen genötigt. In Säcken hingen meine Kleider und Wäsche von der Decke herab. Eine Anzahl kleinerer Gegenstände steckte im Dachstroh. Unter solchen Umständen war der tägliche Kampf mit Ratten, Grillen und Schaben unausstehlich und wurde zu einer beständigen Quelle des Ärgers. Eines eigentümlichen Schutzes bediente ich mich zum Fernhalten der Ratten. Ich ließ wilde Steppenkatzen bringen, die leicht zu zähmen sind, setzte sie angebunden auf die gefährdeten Pakete und konnte mich dann, sicher vor Rattenschaden, schlafen legen. Ratlos schaute ich dagegen dem Überhandnehmen der Grillen zu, die in die dichtesten Koffer eindrangen. Später fand ich im Borax ein wirksames Mittel, sie fernzuhalten. Das Umsichgreifen der Holzwürmer in den Bambusstäben, die meine Hütte zusammensetzten, gestaltete sich zu einem Leiden neuer Art. Den ganzen Tag über einem Regen von feinen gelben Holzstaub auszuhalten, der sich fingerdick über all meine Sachen lagerte, drohte das Maß meiner Geduld zu erschöpfen. Ein ähnlich lästiges Insekt in allen Hütten war eine Pillenwespe, ein Tier von 5 Zentimeter Länge, die sich mit Vorliebe in der Spitze der Kegelwölbung des Strohdaches einzunisten pflegte. Ihre Stiche waren viel schlimmer als Bienenstiche. Harmlose Eidechsen gehören in allen Tropenländern zu den gewöhnlichen Hausinsassen. Da belebten hübsch gefärbte Skinke meine Behausung, und der zierliche Gecko lief an den Wänden ebenso häufig auf und ab wie in Ägypten und Nubien. Am zahlreichsten waren die gemütlichen Agamen, deren beständiges Kopfnicken die fanatischen Mohammedaner ärgert, denn sie glauben, der Teufel spotte ihrer Gebete, die sie mit steten Verbeugungen begleiten. Beim Beginn der Regenzeit überraschte mich auch die Menge der Chamäleons. Das sonderbare Augenverdrehen dieser Tiere diente mir zu Späßen, mit denen ich vor allem die Faki, die mohammedanischen Priester und Schreibkundigen, ärgerte, die sich durch Fanatismus auszeichneten. Wessen Bild, fragte ich, ist ein solches Chamäleon, wenn es das eine Auge nach oben, das andere zu Boden gerichtet hat? Das ist ein Faki, mit dem einen Auge schaut er zu Gott im Himmel auf, mit dem anderen aber auf die Erde mit ihren Tälern. Auch sonst habe ich meine Umgebung, die sich fast ausschließlich zum Islam bekannte, mit Kritik nicht geschont. Und eigentlich muss man sich wundern, dass unser Verhältnis nicht ernstlich gestört wurde. Denn trotz der ausgezeichneten Behandlung befand ich mich in recht zweifelhafter Gesellschaft. Alljährlich pflegten diese Riebenverwalter Raubzüge ins Gebiet der Dinka zu unternehmen, um sich mit frischen Viehvorräten zu versehen. Da sich die verschiedenen Gesellschaften Konkurrenz machten, war man vom Anfang an über eine Art Seribenrecht übereingekommen. Die unmittelbar abhängigen Gebiete waren scharf abgegrenzt und die Straßen, die zur Meschra führen, durften nur von denjenigen Handelsgesellschaften betreten werden, die darauf ein gewohnheitsmäßiges Recht begründen konnten. Fast jede Seribe hatte eine eigene Straße, auf der sie brandschatzte, und eine Straße ohne Räuberei war hierzulande keine Straße. Am eifrigsten überwachten die Khartumer Gesellschaften ihre Gerechtsame auf Viehraub. Im Jahr 1868 soll die Beute der Gesellschaft des Ghattas aus 8000 Stück Rindern bestanden haben. Dagegen war das Ergebnis des Jahres 1869 kläglich, da die Dinka ihre Herden noch rechtzeitig in unzugängliche Sümpfe geflüchtet hatten. Um das Bedürfnis eines Jahres zu decken, musste ein solcher Raubzug mindestens 2000 Stück Vieh einbringen. 2 Drittel der Beute fielen der Verwaltung zu, 1 Drittel den Soldaten, von denen die Rinder nach Belieben verschachert wurden. Die Helfershelfer und Hehler dieses verbrecherischen Handels waren die Gelaba, die sich in allen Seriben eingenistet hatten. Abwechselnd handelten sie mit Baumwollzeug, Mützen, Flinten, Spiegeln, dann wieder mit Sklaven und Sklavinnen, Koransprüchen und Amuletten, Rindern, Ziegen und Schafen. In Gurfala, einer Seriba des Bongolandes, entdeckte ich eine Getreidebrandweinbrennerei. Die Nubier frönten dort maßlos dem Brandweingenuss. Sobald neue Warenvorräte aus Khartum anlangten, füllten sich die Lager mit ganzen Reihen großer Glasballons, die meist aus Breslau stammen. Die Verwalter trinken den Spiritus rein, sie können ihn nicht stark genug haben. Die übrigen gießen 2 Drittel Wasser dazu oder mischen ihn unter die Merissa, das einheimische aus Negerhirse gebraute Bier. Den Trinkern mundeten besonders die scharfen, durstreizenden Rettiche aus meinem Garten, den ich mir mit viel Lust und Mühe angelegt hatte und in dem Mais, Tabak, Gurken und allerlei europäische Gemüse vorzüglich gediehen. Bei den Gelagen wurde ich mit Bitten nach diesem Reizmittel überhäuft. Mit Vorliebe erkoren die Nubier die ersten Morgenstunden dazu, um sich zu betrinken. Sie waren dann für den ganzen Rest des Tages unausstehlich. Im trunkenen Zustand wird der Nubier so streitsüchtig wie der Deutsche. Nur entfesselt sich dabei eine schrankenlose Wildheit und Mord und Totschlag sind nicht selten der Ausgang. In der Hauptseriba verging selten eine Woche ohne einen Unfall durch unvorsichtiges Schießen. Selbst stets in Gefahr, von den Kugeln der Seribenbewohner durchlöchert zu werden, mußte ich bei allem ärger obendrein immer mit meinem chirurgischen rat herhalten, wenn es sich darum handelte, die knochen zu bandagieren oder kugeln und schrot aus dem fleisch zu entfernen. Oft wurde ich auch in meiner nächtlichen Ruhe beeinträchtigt. Besonders unausstehlich war das ewige Geplärr der lauten Gebetsübungen, das in den Abendstunden erscholl. Es war, um aus der Haut zu fahren. Da waren Faki angekommen aus Darfur, die in einem selbst den gelehrtesten Khartumer völlig unverständlichen Kauderwelsch die Verse des Koran herableierten. Das schnurrte nur so wie ein Mühlrad. Meine eigenen Leute, die doch gute Mohammedaner waren, nahmen für mich Partei und verwiesen die nächtlichen Ruhestörer aus der Nähe meiner Hütte. Ab und zu waren nächtliche Orgien an der Tagesordnung. Als Vorwand für die Wahl der Tageszeit musste die gar nicht sehr bemerkliche Mückenplage dienen. Wenn die Nubier sich an ihren abscheulichen Merissa betrunken hatten, tobten sie ihren Übermut an den riesigen Pauken aus, die am Eingang der Seriba hingen. Dicht dabei stand meine Hütte. Die Pauken waren mir daher beständig ein Dorn im Auge. Ich wusste mir nur dadurch ab und zu Ruhe zu verschaffen, dass ich Salzsäure auf die Felle spritzte, so dass sie beim nächsten Gebrauch platzten. Auch die von eingeborenen Kogur oder Zauberern bei Krankheiten betriebenen Teufelsaustreibungen vermehrten die nächtliche Unruhe. In den höchsten und schneidigsten scharfen Tönen, vergleichbar etwa dem Gegackern geängstigter Hühner, beginnt der Zauberer seine Beschwörung. Der erste Teil dauert mitunter 2 Stunden ohne die geringste Unterbrechung. Die Einleitung, so wurde mir gesagt, sei nötig, um den Teufel überhaupt zur Antwort zu bewegen. Dann folgten die Fragen und Antworten. Die Sprache des Teufels wird durch Bauchrednerkunst vorgetäuscht. Der Zauberer fragt nach den Namen und Herkunft des Teufels, nach der Dauer seines Innewohnens, nach Art und Stand desselben und seiner Sippe und Verwandtschaft. Hat er nach stundenlang Mühen endlich alles herausbekommen, was er wünschte, dann beginnt die Verordnung eines Mittels. Der Kogo geht in den Wald und holt eine Wurzel oder ein Kraut, die in vielen Fällen die Genesung herbeiführen. Das erinnert mich lebhaft an all den Hokuspokus, mit dem sich bei uns Quacksalber und Wunderdoktoren zu umgeben pflegen und der namentlich dazu dient, ganz einfache, längst bekannte Mittel unter irgendeinem abenteuerlichen Namen oder einer wunderbar aufgeputzten Form der Neugierde des Publikums aufzudrängen. Klappern gehört überall zum Handwerk. Ende von Kapitel 4, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 5 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 5 Ein seltsames Hirtenvolk. Der lange Aufenthalt in der Seriba Ghattas hatte mich in enge Verbindungen mit den benachbarten Völkerschaften gebracht und mir Gelegenheit zu einer Menge von Beobachtungen und Erkundungen geboten, die ich auf einigen Ausflügen in westlicher Richtung erweitern konnte. Die Studien über das große Volk der Dinka oder Djangea, wie sie sich selbst nennen, hatte ich schon in der Meschra mit großem Eifer betrieben und im Anfang des Marsches fortgesetzt. Meine Beziehung zu diesem seltsamen Hirtenvolk war auch in den folgenden 2 Jahren nur selten unterbrochen. Aus eigener Anschauung kenne ich indes nur die westlichsten Stämme dieses über nahezu 240.000 Quadratkilometer ausgebreiteten Volkes, diesen Teil aber hinreichend genau, um manches Neue berichten zu können. Die Mehrzahl übersteigt in ihrer Körperhöhe nur wenig ein mittleres Maß. Bei 26 gemessenen Eingeborenen war die Durchschnittshöhe 1,74 Meter. Die Dinka zählen zu den am dunkelsten gefärbten Rassen, aber die Haut lässt deutlich einen braunen Ton erkennen, sobald sie von der Asche gesäubert ist, mit der sie sich so gerne einreiben. Wenn sie sich mit Öl gesalbt haben oder nach einem Bad, schimmert ihre Haut wie braunschwarze Bronze. Die Einförmigkeit der Gesichtsbildung beruht mehr auf einer Täuschung unseres Auges, dem die schwarze Gestaltung ungewohnt erscheint, als auf einer wirklichen Gleichartigkeit der Züge. Einigermaßen einnehmende Gesichtszüge sind selten, unaussprechlich hässliche Fratzen, die verstärkt werden durch ein Grimassenspiel, verleihen der großen Mehrzahl affenartigen Ausdruck. Doch fehlt es auch nicht an Ausnahmen, die eine tadellose Regelmäßigkeit der Züge aufweisen. Das Haar scheren sie sich meist kurz und lassen auf der Höhe des Scheitels nur einen Schopf stehen, den sie durch Einstecken von Straußenfedern zieren. Ein Dinka-Stutzer, den ausnahmsweise ein reicher Haarwuchs auszeichnete, hatte das 15 cm lange Haar zu flammenförmigen Zipfeln aufgerichtet. Sie waren fuchsrot gefärbt und verliehen dem Mann ein satanisches Aussehen. Eine solche Färbung ist das Ergebnis fortgesetzter Waschung mit Kuhhaaren. Der Bartwuchs ist zu unentwickelt, um irgendwie in Betracht zu kommen. Ihre Schermesser bestehen aus sorgfältig geschliffenen Lanzenspitzen. Beide Geschlechter brechen sich die unteren Schneidezähne aus. Eine Folge davon ist ihre undeutliche Sprache. Auffällig schien es mir, dass gerade dieses Volk häufig schlechte Zähne hat. Männer und Frauen durchlöchern sich die Ohrränder und stecken eiserne Ringelchen und mit Eisen beschlagene Stäbchen durch. Die Frauen durchbohren sich wohl auch die Oberlippe, um einen eisernen Stift und eine zylindrische Glasperle einzufügen. Tätowierung ist nur bei Männern gebräuchlich und besteht immer in etwa 10 strahlenförmigen Schnitten, die über Stirn und Schläfe verlaufen und die Nasenwurzel zum Mittelpunkt haben. Hieran erkennt man die Dinka sofort. Nach ihrer Auffassung gebührt nur dem Weib eine Hülle. Eines Mannes ist selbst die bescheidenste unwürdig. Umso sorgfältiger bekleidet erscheinen die Frauen, angetan mit 2 enthaarten Fellschürzen. Das Gerben des Leders ist unbekannt. Die vorn und hinten von den Hüften bis an die Knöchel reichen und an den Rändern meist mit Reihen von Glasperlen oder zahllosen kleinen Eisenringen, Schellen und Glöckchen besetzt sind. Eisen hat noch hohen Wert. Kupfer wird nicht entsprechend geschätzt. Die Frauen der Reichen sind oft mit Eisen überladen. Etliche tragen nahezu einen halben Zentner davon an Ringen und Zierraten mit sich. Die Lieblingszierde der Männer sind Elfenbeinringe, die am Oberarm getragen werden. Der Unterarm ist bei den Reichen mit einem förmlichen Panzer von Ringen eng umgurtet. Einen minder ritterlichen Schmuck bilden die aus Ledersträngen geflochtenen Stricke um den Hals, die aus Nilpferdhaut geschnittenen Armringe und vollends die Kuh- und Ziegenschwänze, mit denen sich jeder Dinka-Stutzer umhängt und mit denen er seine Waffen schmückt. Da der Dinka mit seinem meist spärlichen Haarwuchs nicht viel anzufangen weiß, verlegt er sich auf Mützen und Perücken, sonderbare Kappen von der Gestalt tscherkessischer Kettenhelme werden ausschließlich aus großen weißen Zylinderperlen zusammengestickt. Aus Straußenfedern wird ab und zu eine Art Mütze gemacht, die einen ebenso leichten als sicheren Schutz gegen die Sonnenstrahlen gewährt. Als Zeichen der Trauer trägt der Dinka nach weit verbreiteter afrikanischer Sitte einen Strick um den Hals. Die Hauptwaffe ist die Lanze. Der Gebrauch von Bogen und Pfeilen ist ihnen fremd. Mit den Kaffern gemeinsam haben sie die Vorliebe für Keulen, Stöcke und für Schilde von länglich, rundlicher Gestalt, die aus Büffelhaut geschnitten sind. Eigentümlich sind den Dinka die zum Abwehren von Keulen und Stockhieben dienenden Schutzwaffen. QR ist ein Holz von 1 Meter Länge, in der Mitte mit einer hohlen Verdickung, um den Handgriff zu schützen. Dang, ein Bogen, dessen derbe Sehnen die Wucht der Keulenhiebe brechen. Ackerbau wird nur nebensächlich, aber in ziemlich geschickter Weise betrieben. Sauberkeit und sorgsame Auswahl der Nahrung finden sich bei den Dinka wie bei kaum einem anderen Volk Afrikas. Die Mehl- und Milchspeisen stehen unserer Kochkunst nicht nach. Die Leute greifen nicht mit den Händen in ein und dieselbe Schüssel. Die Gäste lagern sich um eine große Schüssel Brei oder Grütze. Wenn sich der Erste satt gegessen hat, gibt er die Schüssel dem Folgenden. Zuweilen bot ich Dinka-Damen von Rang auf meinem Feldtisch europäisch zubereitete Gerichte an, und sie saßen auf meinen Stühlen. Sie griffen zu Gabel und Löffeln, als verstände sich das von selbst, und legten alles sorgfältig und noch dazu gewaschen wieder an Ort und Stelle. Alles kriechende Gewürm erfüllt den Dinka mit Ekel. Krokodile, große Eidechsen, Frösche und so weiter sind nicht küchenfähig, nur die Schildkröte wird als Suppe verkocht. Nicht minder widerwärtig erscheint ihnen der Genuss von Hundefleisch. Ein feines Wild ist jedoch, wie überall in Afrika, die Katze. Als das Leckerste wird der Hase hochgeschätzt. Leidenschaftliches Tabakrauchen hat sich seit alten Zeiten eingebürgert und die Dinka bedienen sich derselben riesigen Pfeifenköpfe wie die Schilluk. Im Inneren der Wohnung sind sie von derselben Reinlichkeit wie die Schilluk, mit denen sie die Vorliebe für Asche teilen, in der sie sich des Nachts der Mücken wegen betten. Auffällig ist das Fehlen des Ungeziefers. In diesem Teil von Afrika wird man weder von Läusen noch von Flöhen belästigt. Den Fremdling beunruhigt in einer Dinka-Behausung nur das Getümmel der Schlangen, die im Stroh des Daches rascheln. Schilluk und Dinka zollen den Schlangen eine Art göttlicher Verehrung. Die Dinka nennen sie sogar ihre Brüder und sehen deren Tötung als Verbrechen an. Es wurde mir beteuert, dass einzelne Schlangen dem Hausbesitzer bekannt seien und dass er sie mit Namen nenne. Übrigens sind Schlangen im tropischen Afrika überhaupt nicht häufig. Soviel ich in Erfahrung bringen konnte, sind die Schlangen im Land der Dinka nicht giftig. Zu Weilern und Gehöften von wenigen Höfen vereinigt, sind die Wohnungen über das Ackerland zerstreut. Eigentliche Dörfer gibt es nicht, der Viehstand der einzelnen Distrikte aber ist in einem großen Viehhof vereinigt, den die Khartumer Murach nennen. Große Hütten haben 13 Meter im Durchmesser. Um den Dachstuhl zu stützen, pflanzen die Dinka einen vielverästelten großen Baumstamm in die Mitte der Hütte. Die nebenstehende Zeichnung veranschaulicht ein Dinka-Gehöft. Es ist mit Feldern von Sorghum oder Negerhirse umgeben. Von den drei Hütten ist die mittlere mit einem doppelten Vorbau versehene die Wohnung des Familienvaters. Links steht eine Hütte für die Weiber. Die größte und schönste Hütte rechts ist dazu bestimmt, kranke Kühe zur Pflege aufzunehmen, da ihnen in den Murach nicht die nötige Sorgfalt zugewendet werden kann. Unter der Rokuba, dem Sonnendach, vor den Hütten befindet sich der Feuerplatz zum Kochen. Er ist hinter einem Windschirm aus Ton gelegen. In dem Dornverhau rechts werden die Ziegen für den täglichen Milchbedarf gehalten. Ihre Haustiere sind Rinder, Schafe, Ziegen und Hunde. Alles Dichten und Trachten der Dinka dreht sich um den Besitz von Rindern. Mit diesen Tieren wird ein förmlicher Kultus getrieben. Man schlachtet nie ein Rind. Kranke pflegt man mit Sorgfalt in eigenen Hütten. Nur die gefallenen und die verunglückten Tiere werden verspeist. Ein Hauptvergnügen für Dinka-Kinder ist das Nachbilden von Rindern und Ziegen aus Ton. In der Morgenstunde werden die Kühe gemolken, doch ist der Milchertrag sehr kärglich. Selten enthalten die Murach unter 2000 Stück Vieh. Ich habe solche mit bis zu 3000 kennengelernt. Auf den einzelnen Dinka kommen mindestens 3 Rinder. Es gibt natürlich auch Arme, diese sind die Knechte der Reichen. Einzelne Viehhöfe beherbergen bis an 10.000 Stück Vieh. Nach meiner eigenen Zählung, die ich an den zum Anbinden dienenden Pflöcken vornahm. Die Dinka sind ein großes Volk, aber die zahlreichen Stämme bekriegen sich nicht nur oft untereinander, sondern lassen sich auch als Werkzeug der fremden Eroberer gegeneinander mißbrauchen. Alle Versuche, sie in einen Zustand der Leibeigenschaft zu bringen, sind aber bisher fehlgeschlagen. Die ausgeprägte Eigenart des Volkes und das zähe Festhalten an ihren Sitten macht sie auch für den Sklavenhandel wertlos. Die in früheren Zeiten auf den Raubzügen der Nubier erbeuteten Männer werden unter die Soldaten gesteckt. Damals bestand die große Mehrzahl der schwarzen Truppen Ägyptens aus Dinkas. Der Höchstkommandierende im Sudan, Adam Pascha, war selbst von Geburt ein Dinka. Die Dinka sind als grausam im Krieg bekannt, sie kennen kein Pendant und um die Körper der Erschlagenen führen sie wilde Tänze auf. Allein es gibt auch Dinka, deren Gemüt für Barmherzigkeit empfänglich ist. Nie werden Geschwister und Eltern sich gegenseitig im Stich lassen. Die Annahme, dass bei diesen Wilden ein Familiengefühl in unserem Sinne nicht vorhanden sei, ist nicht gerechtfertigt. Im Frühjahr 1871 erlebte ich Folgendes. Ich weilte damals in der Seriba Kutschuk Ali am Djur, unter dem Volk gleichen Namens. Einer der Dinka-Träger, die Vorräte für mich von der Meschra herbeigeschafft hatten, war seiner geschwollenen Füße wegen nicht imstande, in seine Heimat zurückzukehren. Viele Tage saß er allein da. Es herrschte Hungersnot im Lande und ab und zu erhielt er von mir eine Handvoll Dura und Reste von unseren Mahlzeiten. Er konnte also zur Not leben und befand sich auf sicherem Boden. Es hätte daher nur der Geduld bedurft, um nach der Heilung seine Familie zu erreichen. Aber nicht lange währte es, da stellte sich sein bejahrter Vater ein, um ihn abzuholen. Auf seinen eigenen schwachen Schultern trug der Alte den fast 2 Meter langen Lümmel 16 Wegstunden weit nach Hause. Die Eingeborenen sahen diese für unsere Empfinden ungewöhnliche Leistung als etwas ganz Selbstverständliches an. Ende von Kapitel 5, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 6 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 6. Schwarze Schmiedekünstler. Auf einem 3-wöchigen Abstecher nach Nordwesten machte ich nähere Bekanntschaft mit den Djur, einem mit den Schilluk nahe verwandten Stamm, dessen Seelenzahl kaum 20.000 übersteigen kann. Der Name stammt von den Dinka und bedeutet Waldmenschen, Wilde im verächtlichen Sinn. Sie sind etwas heller gefärbt als die Dinka. In ihrer Tracht haben sie meist den Schilluk-Brauch beibehalten. Obgleich die Männer tagtäglich mit den Nubiern und den Bongo zu tun haben, lassen sie sich von ihnen nicht beeinflussen und lehnen hartnäckig eine Bekleidung der Geschlechtsteile ab. Umso sorgfältiger bedecken sie die Gesäßpartie mit einer kleinen Schürze von Fell. Kunstvoller Haarputz scheint nicht üblich zu sein. Männer und Frauen tragen am liebsten das Haupthaar kurz geschoren. Die Lieblingszieraten bei den Männern sind dieselben wie bei den Dinka. Ein eigentümlicher Schmuck der Männer, der sich nur hier findet, besteht in schweren Ringen aus gegossenem Messing, deren Zieraten aufs sorgfältigste eingemeißelt werden. Die Frauen sind durch nichts von den Dinka-Weibern zu unterscheiden. Sehr häufig tragen sie einen großen Eisenring, der durch die Nase gezogen ist. Unglaubliches in Verunstaltung leisten die den Djur benachbarten Belanda, die in der Nase zu Dutzenden Ringelchen tragen, die wie heraushängende Würmer aussehen. Ein abscheulicher Anblick. In neuerer Zeit hat sich vieles von den ursprünglichen Sitten der Djur verloren. So ist der Gebrauch des gegenseitigen Anspuckens, der früher als Begrüßung allgemein üblich war, längst in Vergessenheit geraten. Ich war nur dreimal Zeuge davon. In diesen Fällen drückte das Anspucken den höchsten Grad inniger Zuneigung aus, eine Art Schwur der Treue und Ergebenheit. Der Landstrich, den die Djur bewohnen, bildet die unterste Terrasse des eisenhaltigen Felsbodens. Daher waren sie auf die Eisenindustrie angewiesen. Jeder Djur ist ein gelernter Schmied. Die gewöhnliche Form, in der das Rohmaterial hergerichtet wird, ist eine Lanzenspitze, in der Regel 60 bis 70 cm lang. Lanzen und Meloten, daher Spaten, dienen im gesamten Gebiet des oberen Nils als gangbare Münze. Im März, kurz vor der Aussaat, verlassen die Djur ihre Hütten, um teils zum Fischfang an die Ufer des Flusses gleichen Namens zu ziehen, teils um sich mit Erzschmelzen im Walde zu beschäftigen. Weiber und Kinder folgen ihnen und führen alle beweglichen Habe mit sich. An den Baumstämmen lehnen Lanzen und Harpunen, hängen die derben Bogen zu Fallen beim Büffelfang, die Netze, Reusen und Fischkörbe, das ganze Zubehör der Hauswirtschaft, gedörrte Fische und Krokodile, Wildbret, am Boden überall Kohlen und Haufen von Brauneisenstein, Eisenschlacke, zerbrochene Tondüsen und ähnliches. Der Schmelzofen hat eine schlanke, geschweift konische Gestalt und erreicht nur etwas über einen Meter Höhe. Alle waren wie nach einem Modell gebaut. Blasebälge kommen nicht in Anwendung. Das Metall ist unseren besten Sorten Schmiedeeisen gleichwertig. Eine Vorstellung vom Leben in einem Djurdorf zur Winterzeit soll die umstehende Zeichnung veranschaulichen. Die hohen Gerüste bei den Hütten enthalten das zur Aussaat bestimmte Sorghumkorn, die Maiskolben, die Kürbisse, die hier vor den gefräßigen Ratten und Insekten sicher sind. Unter den Gestellen sind die Ziegen angebunden, mit Hunden und Hühnern die einzigen Haustiere. Die Behausungen, runde Hütten mit Kegeldach, sind im Allgemeinen in der Form einfach und schmucklos, aber mit großer Sorgfalt und Sauberkeit und mit guter Raumverteilung gebaut, wie dies bei allen heidnischen Negervölkern der Fall ist. Im Inneren befindet sich ein großer Vorratsraum, der zur Aufnahme des Korns bestimmt ist, das für den Hausbedarf dient. Der freie Platz vor der Hütte wird von einem auf sorgfältigste geglätteten und festgestampften Tonboden eingenommen, auf dem man das Korn reinigt. Von tadelloser Härte ist der Tonboden im Inneren der Hütten. Ein großer Holzmörser, in dem das Korn zerstampft wird, um nachträglich mit den Händen auf einem Stein zu feinem Mehl zerrieben zu werden, ist vor der Hütte tief in den Boden eingesenkt. An einem Baumstamm zur Linken hängt die große Signalpauke. Man sieht dort auch die starken Bogen, deren Sehne durch einen Knebel mit Gewalt gespannt wird, um auf der Jagd als Falle zu dienen. Rechts trägt ein Mann Eisensteine zusammen. Den Boden bestellen die Djur mit vielem Eifer. Den größten Wert legen sie auf Besitz von Vieh, obwohl nur magere Ziegen den Bestand bilden. Ein stets gefüllter Hühnerhof und schließlich der Hund sind zur häuslichen Behäbigkeit unentbehrlich. Die Männer jagen und fischen und üben sich in der edlen Schmiedekunst, falls sie nicht von den Nubiern zu Frondiensten als Lastträger oder Hüttenbauer herangezogen werden. Die Felder werden von den Weibern bestellt, denen auch der Hauptteil der Arbeit bei der Errichtung der Hütten zukommt. Aus freier Hand, ohne Hilfe einer Drehscheibe, gestalten sie tonnengroße Gefäße von tadelloser Ebenmäßigkeit. Mit einer glattgeschlagenen Tonfläche werden auch die Gräber neben den Hütten versehen. Ein kreisrunder, flacher, bis 1,5 Meter hoher Hügel bezeichnet die letzte Ruhestätte für so lange Zeit, als die abspülende Kraft der Regengüsse es gestattet. Eltern- und Kindesliebe zeichnet die Djur in weit vorteilhafterer Weise aus als andere Völker Zentralafrikas. Jede Familie ist reich an Kindern. Säuglinge legt man in längliche Körbe, die als Wiege dienen. Nirgends sah ich Ähnliches bei heidnischen Negervölkern. Auch das Alter steht in Ehren, und in den Weilern trifft man überall Leute mit weißem Haar. Ende von Kapitel 6, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 7 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 7. Ein dem Untergang geweihtes Volk. Ich versuche die Schilderung eines kleinen, sichtlich dem Untergang geweihten Volkes, das infolge seiner ausgeprägten Eigenart in Erscheinung, Sprache und Sitte als ein Vertreter echt afrikanischer Volksart angesehen werden kann. Halb der Vergangenheit angehörig, ohne Staat und Geschichte, ohne irgendwelche Überlieferung, verliert sich sein Dasein spurlos in der Geschichte. Im Südwesten vom Becken des Gazellenflusses, zwischen den 6. und 8. Grad nördlicher Breite, liegen die Wohnsitze des Volkes der Bongo, ein Land, das an Flächenraum Belgien gleichkommt, aber kaum 4 Köpfe auf den Quadratkilometer zählt. Als Anfang der 50er Jahre die ersten Khartoumer das Land betraten, fanden sie es in einer Anzahl unabhängiger Gemeinden geteilt. Den rohen Söldnerbanden wurde es daher leicht, sich zu Herren aufzuwerfen und in wenigen Jahren das ganze Gebiet unter wenigen Elfenbeinhändlern zu verteilen. Zur besseren Beaufsichtigung und Ausbeutung werden die Einwohner um die Seriben herum angesiedelt. Kaum der Hälfte gelang es, sich durch Massenauswanderung der Sklaverei zu entziehen. Viele Tausende von Knaben und Mädchen werden nach entlegenen Ländern geführt. Wie übermütige Paviane im Getreidefeld hausten die Nubier. Die Bevölkerung hat sich um mindestens 2/3 verringert. Ich habe sie auf höchstens 100.000 Köpfe berechnen können, auf etwa 30.000 Quadratkilometern. Die Hautfarbe der Bongo entspricht der rotbraunen Erde, auf der sie leben. Ein gedrungener Bau der Gliedmaßen bei meist mittlerer Größe, ein scharf ausgeprägtes Muskelgefüge, vor allem aber das Überwiegen der Länge des Oberkörpers, verbunden mit einer breiten Schädelbildung, sind die hauptsächlichsten Rassenmerkmale. Sie haben wie fast alle Neger kohlschwarzes Haar. Das krause Wollhaar wird nicht lang, Bartwuchs findet sich nur sehr vereinzelt. Die Bongo sind ein Volk von Ackerbauern. Mit größtem Eifer liegen Männer und Weiber der Bestellung ihrer Felder ab. Die meiste Sorgfalt verwenden sie auf den Anbau des Sorghum. Essbare Pilze bringt das Land während der Regenzeit in großer Mannigfaltigkeit hervor. Exemplare einer riesigen Art können bis zu einem halben Zentner schwer werden. Fruchtbäume werden beim Ausroden der Buschwaldungen geschont. Diesem Umstand verdanken die sonst eintönigen Anbauflächen ihren herrlichen Schmuck. Bei Erschöpfung der Kornvorräte bieten den Bongo wilde Erdknollen ihre hauptsächliche Nahrung. Meine 30 Bongo, die mich auf dem Rückmarsch nach Norden begleiteten, fristeten volle 6 Tage ausschließlich von solchen Knollen ihr Leben. Trotzdem blieben sie kräftig, lustig und guter Dinge. Ein unentbehrliches Reizmittel ist ihnen der Tabak, der überall angebaut wird. Ihre Leidenschaft im Rauchen geht häufig so weit, dass ihnen nur eine sinnlose Betäubung Genuss zu verschaffen scheint. Die gemeinschaftliche Pfeife geht von Hand zu Hand, der Bastknäuel aber, der die scharfen Öle auffangen soll, wird nicht in die Pfeife, sondern einfach in den Mund gesteckt und wandert so von einem zum anderen. Sie kauen auch leidenschaftlich Tabak, den sie mit Asche vermischen. Ihre Haustiere sind Hühner, Hunde und Ziegen. Schafe fehlen ebenso wie Rinder. Besonders nach Beendigung der Regenzeit bieten Jagd und Fischfang eine reiche Quelle von Nahrung. Die Elefantenjagd gehört jedoch seit Ende der 50er Jahre ins Reich der Sage. Die Jagd im Kleinen ist Lieblingsbeschäftigung der Kinder, die mit größtem Eifer Ratten und Feldmäuse fangen. Fleisch jeder Art erscheint dem Bongo essbar, mit Ausnahme von Hunde- und Menschenfleisch. Die verwesenden Reste von Löwenmahlzeiten sind ihnen eine stets willkommene Beute. So oft ich Rinder schlachten ließ, sah ich die Träger gierig sich um den halb verdauten Mageninhalt streiten. Selbst die abscheulichen Würmer, die die Magenwände der Rinder in diesen Gegenden förmlich auszukleiden pflegen, führten sie handvollweise zu Munde. Alles, was da kreucht und fleucht, wurde als Gegenstand der Jagd betrachtet, von Ratten und Mäuse bis zur Schlange, vom Aasgeier bis zur Hyäne im immer räudigen Pelz, von fetten Riesenskorpionen bis zu den Raupen und geflügelten Termiten. Als die Chartumer Besitz ergriffen, bewohnten die Bongo von hohen Pfahlumzäunungen eingefriedete Dörfer. Gegenwärtig leben selten mehr als 5 bis 6 Familien nebeneinander. Die Häuser sind ausnahmslos in Kegelform errichtet, selten über 6 Meter im Durchmesser und ebenso viel in der Höhe. Das Eingangsloch gestattet nur kriechend den Zugang. Zu jeder Wohnstätte gehört ein Kornspeicher, in ganz ähnlicher Kegelform, von Pfählen getragen. Die Spitze des Kegeldachs trägt stets ein Strohpolster, das als Sitz dient, um eine Übersicht über die hohen Kornfelder zu gestatten. Dieser Sitz ist von geschweiften Hölzern umgeben, die wie Hörner die Dachspitzen krönen. Mit besonderer Vorliebe bevorzugen die Bongo zur Ansiedlung solche Plätze, an denen eine mächtige Baumkrone ein natürliches Sonnendach bietet. In deren Schutz werden die Verrichtungen vorgenommen, zu denen der bescheidene Raum der Hütten nicht ausreicht. Der Butterbaum der nebenstehenden Abbildung sieht in der allgemeinen Form unserer Eiche recht ähnlich. Er ist im tropischen Afrika weit verbreitet. Seine Fruchtkerne gleichen täuschend der Rosskastanie. Die Fruchthülle liefert ein vorzügliches Obst. Aus dem Kern wird ein Öl gewonnen, das schon bei 25 Grad Wärme fest wird. Auf einem an Eisen überreichen Boden widmen sich die Bongo vor allem der Gewinnung und Bearbeitung dieses Metalls. Sie legen ein bewundernswertes Geschick an den Tag und übertreffen in dieser Kunst noch die Djur. Mit ihrem rohen Blasebalg, dem Steinhammer, einem kleinen Meißel oder Stemmeisen und der Zange aus einfach gespaltenem grünen Holz bringen sie Erzeugnisse hervor, die Sachkenner mit der Arbeit eines europäischen Landschmiedes verglichen haben. Nach beendigter Ernte werden die Eisenschmelzen in Betrieb gesetzt. Die Bongo haben einen kunstvolleren Schmelzapparat ersonnen als die Djur. Die wichtigsten Arbeiten sind für den Handel bestimmt. Es sind Lanzenspitzen und Spaten. Der einzige Ersatz für gemünztes Geld, den Zentralafrika kennt. Unter dem Namen Melot hat der Spaten im Handel des oberen Nilgebietes eine weite Verbreitung. Außer diesen rohen Gebilden verfertigen die Schmiede auch Waffen, Geräte und Schmuck von vollendeter Güte und die für den Sklavenhandel erforderlichen Fesseln und Handschellen. Nicht geringere Sorgfalt verlangt die Herstellung der eisernen und kupfernen Zierrate, die bei den Frauen im Gebrauch sind. Der stolzeste Schmuck der Männer ist der Dangabor, daher Ringe nebeneinander, der eiserne Ringpanzer für den Unterarm. In zweiter Linie steht die Holzschnitzerei. Die zierlichsten Gebilde sind kleine, vierfüßige, stets aus einem Stück geschnitzte Sessel oder Schemelbänkchen, die in keinem Haushalt fehlen dürfen. Die Frauen trifft man fast immer auf ihnen sitzend vor den Hütten an. Der Mann verschmäht in der Regel jeden erhöhten Sitz. Andere Gegenstände sind Keulen, Mulden zum Ölpressen, becherförmige zierliche Mörser, in denen das Korn zerstampft wird. Sehr geschickt wissen sie aus Hornlöffel zu schnitzen, die sich auf jedem Markt in Europa sehen lassen könnten. Früher fanden sich in den Dörfern häufig ganze Reihen roh aus Holz geschnitzter Figuren, die am Eingang der Pfahlumzäunungen oder bei den Hütten des Njere, des Dorfältesten, aufgestellt waren, um das Andenken an hervorragende Persönlichkeiten aus der Gemeinde zu verewigen. Das Bild der Frau stellt der überlebende Gatte pietätvoll in seiner Hütte auf. Der Bongo findet die Ähnlichkeit mit dem Original täuschend. In einem Ort im westlichen Bongoland fand ich die wohlerhaltenen Reste des Grabschmuckes des Stammesältesten Djanga. In Lebensgröße standen da die rohen Holzfiguren. Sie stellten den Djanga dar mit seinen Weibern und Kindern in einer Prozession, die vom Grabe auszugehen schien. Die naive Auffassung der individuellen Merkmale und ihre rohe Wiedergabe durch den Künstler ist aus meiner oben stehenden Zeichnung ersichtlich, die ein treues Abbild der ersten Versuche des Naturmenschen in der bildenden Kunst ist. Alle Bongo sind leidenschaftliche Musiker. Sie verfertigen sich kleine Flöten und stellen auch eine Art Monochord her, einen kleinen Bambusbogen, dessen Sehne mit einer feinen Gerte geschlagen wird. Als Resonanzboden dient die Mundhöhle, vor die das Ende des Bogens gehalten wird. Bei ihren Festen vollbringt das Orchester eine vollendete Katzenmusik. Unermüdliche Schläge der Pauken blasen auf Riesenhörnern aus ganzen Baumstämmen und auf kleinen Hörnern bilden den Grundton des meilenweit erschallenden Höllenlärms, während hunderte von Frauen und Kindern, die mit kleinen Steinchen gefüllten Flaschenkürbisse schütteln oder mit Stöcken und dürrem Reisig aufeinanderschlagen. Die Gesänge bestehen in einem plappernden Rezitativ, das halb an Hundejammern, halb an Kuhgebrüll erinnert. Solche Orgien machten auf mich immer den Eindruck, als sollten sie das entfesselte Treiben der Elemente verherrlichen. Auf verhältnismäßig unterentwickelter Stufe steht die Korbflechterei. Fischnetze, Wildgarn erfordern einen ungewöhnlichen Aufwand an Fleiß und Mühe. Die Töpferei wird nur von Frauen besorgt, die vor den schwierigsten Aufgaben nicht zurückschrecken. Die großen Wasserkrüge haben bis einen Meter im Durchmesser. Besonderer Fleiß wird auf die Herstellung tönerner Pfeifenköpfe verwendet. Nicht selten sieht man solche ganz nach europäischer Art in Gestalt eines menschlichen Kopfes geschnitten. Derartige Stücke werden als Meisterwerke geschätzt und sind um keinen Preis zu erstehen. Gemeinsam ist auch hier beiden Geschlechtern die Unsitte, sich die unteren Schneidezähne auszubrechen. Die Männer tragen stets einen Schurz von Fell oder sie befestigen einen Zeugfetzen an der nie fehlenden Lendenschnur. Das weibliche Geschlecht dagegen verzichtet hartnäckig auf Felle, Häute und Zeug. Ein dicht belaubter Zweig, auch wohl ein Bündel der feinsten Gräser, wird hinten und vorn an der Lendenschnur als Schurz befestigt. Das Haar wird bei Männern und Frauen in der Regel ganz kurz gehalten. Alle völlig ausgewachsenen Weiber erreichen einen hohen Grad von Wohlbeleibtheit. Ihre Schenkel haben nicht selten die Stärke des Brustumfangs schlanker Männer. Die Silhouette des würdevoll einherschreitenden Bongo-Weibs erinnert an die Gestalt eines tanzenden Pavians. Ein Körpergewicht von 3 Zentnern gehört durchaus nicht zu den Seltenheiten. Bei wenigen Völkern Zentralafrikas ist der Gebrauch der verschiedenstartigen Zierate so allgemein. Sobald das Weib verheiratet ist, beginnt man die durchlöcherte Unterlippe mit einem eingesteckten Holzpflock zu erweitern, so dass sie schließlich das 5- und 6-fache des gewöhnlichen Umfangs erreicht und weit über die Oberlippe hinausragt. In die Oberlippe wird ein kupferner Nagel gesteckt. Auch die Nase bleibt nicht frei. Kupferringe werden durch die Nasenscheidewand gezogen. Zum Überfluss fügen sie kupferne Klammern in die Mundwinkel ein. In sehr seltenen Fällen sind all diese Zierate vereinigt nur der Pflock in der Unterlippe ist unentbehrlich und dient als Stammesmerkmal. Die Tätowierung ist meist auf den Oberarm beschränkt. Bei den Männern kann sie sehr verschieden sein, bei vielen fehlt sie ganz. Den Schmuck einer Bongo-Dame vervollständigen Ringe von Kupfer oder Eisen, am liebsten an den Fußknöcheln, wo sie gewöhnlich mehrfach übereinandergereiht sind. Die Waffen beschränken sich auf Lanze, Pfeil und Bogen. Schilde finden sich nur ausnahmsweise. Bogen und Pfeil führen sie mit bewundernswerter Geschicklichkeit. Für eine Frau hat selbst der Ärmste dem Vater einen Haufen Eisenplatten als Kaufgeld zu entrichten. Mehr als 3 Frauen sind nicht üblich. Selten hat eine Bongo-Frau weniger als 5 Kinder. Kinderlosigkeit ist für den Mann immer ein Grund zur Scheidung. Bei Ehebruch sucht der Mann den Verführer zu töten. Das Weib kommt mit Prügel davon. Kinder, die nicht mehr gesäugt werden, dürfen nicht in der Hütte der Eltern schlafen. Die Größeren erhalten eine eigene Hütte. Die Bongo beschämen in diesem Punkt einen großen Teil der Bewohner Europas. Der Tote wird unmittelbar nach dem Ende mit angezogenen Knien in kauernde Stellung gebracht, in einen Sack gehüllt und in das sehr tiefe Grab gesetzt. Männer mit dem Gesicht nach Norden, Frauen nach Süden. Über dem Grab errichtet man einen hohen Steinhügel, mitten drauf wird ein Wasserkrug gestellt. Stets bezeichnet man die dicht neben der Wohnhütte gelegenen Städte durch hohe Holzpfähle, die mit viel Kerben verziert sind. Niemand wusste mir eine ausreichende Deutung für diese Pfähle zu geben. Ein religiöser Kultus in unserem Sinne fehlt den Bongo. Bemerkenswert ist ihre Furcht vor bösen Geistern, deren Sitz allgemein in das nächtliche Dunkel des Waldes verlegt wird. Gute Geister sind ihnen unbekannt. Im Verdacht, sich mit bösen Geistern in Verkehr setzen zu können, stehen alle alten Leute, besonders die Weiber. Alte, in deren Besitz sich verdächtige Hölzer und Wurzeln finden, werden unfehlbar erschlagen, selbst wenn es Vater oder Mutter beträfe. Der echte, unverfälschte Hexenglaube ist im Bongoland verbreiteter als irgendwo in der Welt, und Hexenverfolgungen waren an der Tagesordnung. Bejahrte Leute gehören zu den größten Seltenheiten. Der ghatassche Verwalter Idris prahlte, er allein habe an einem einzigen Tag 6 Hexen abschlachten lassen. Die Heilmethode ist höchst einfacher Art. Innere Krankheiten werden nur mit Übergießen von sehr heißem Wasser behandelt. Geschickter sind die Bongo in der Behandlung von Wunden. Krüppel und Missgeburten waren nirgends anzutreffen. Nur Zwerggestalten finden sich hin und wieder. Verrückte werden gefesselt und in den Fluss geworfen und von gewandten Schwimmern tüchtig untergetaucht. Rasende werden eingesperrt und gefüttert. Im Allgemeinen ist ihr Los weit glücklicher als dasjenige, das des unverschuldeten Alters harrt. Wichtig ist die Frage der Zugehörigkeit der Bongo, gerade mit Rücksicht auf die beispiellose Mischung der Völker in Afrika. Man muss annehmen, dass es die Stämme am Tschadsee sind, zu denen die Bongo die meiste Verwandtschaft haben. Aber es ist schwer, in dem Wirrsal des afrikanischen Völkerbaus den leitenden Faden herauszufinden. Ein gemeinsamer Zug lässt sich nicht leugnen, der durch das große Afrika geht und hoch erhaben über der Fülle der Einzelheiten thront, die menschliche Einheit des weitaus größten Teils seiner Bewohner. Bald wird das Bongo-Völklein für immer vergessen sein, und neue Bildungen werden an seine Stelle treten. Ende von Kapitel 7, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 8 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 8 In einem unglücklichen Land. Nach Ablauf der Regenzeit setzte ich die Reise fort. Meine botanischen Studien in der Umgebung der Seriba Ghattas waren beendet und ich entschloss mich, mein Schicksal mit dem des stets gefälligen Mohammed Abd es Samad zu verknüpfen. Dieser war am weitesten nach Süden vorgedrungen und hatte bereits wiederholt den großen rätselhaften Fluss der Mangbattu überschritten, der, unabhängig vom Nilsystem, nach Westen strömen sollte. Auch konnten einige tausend Maria-Theresientaler für Trägerkosten erspart werden, wenn Mohammed seine Versprechungen hielt, und er war ein Mann von Wort. Am 17. November 1869 setzte sich die aus 250 Trägern und Bewaffneten bestehende Karawane in Bewegung. Mein Gepäck war auf 36 Lasten beschränkt. Begleitet war ich von meinen nubischen Dienern und drei arabisch sprechenden Sklaven als Dolmetschern. Der Marsch durch gut bewässertes, langsam aus der Anschwemmungsebene des Nilgebiets ansteigendes Land zeigte nur zu viele Spuren der Verödung durch Steppenbrände und durch die Misswirtschaft der nubischen Händler. Eine Strecke von etwa 130 Kilometern war noch vor 3 Jahren gut bebautes und bevölkertes Land gewesen. Jetzt enthielt sie nur noch wenige Bongo-Siedlungen. Seitdem die Bongo in Massen unter die Dinka geflüchtet waren, weideten jetzt auf den fetten Grasflächen des ehemaligen Kulturlandes nur noch Elefanten und Antilopen. Aus dem Grase starrten hin und wieder die verkohlten Reste großer Dörfer. In der nur spärlich bebauten Umgebung einer der Seriben war das nackte Gestein weit und breit mit menschlichen Gebeinen bedeckt. Zusammengeraubte Sklaven erlagen hier in Mengen den Anstrengungen ihres Marsches. Oft auch mögen sie wohl buchstäblich den Hungertod erlitten haben, sobald in dem öden Lande kein Korn mehr aufzutreiben war. Verbrannte menschliche Gebeine und verkohlte Hüttenpfähle bezeichneten hier das Vorrücken des Islam. Auch in den Seriben selbst harrte meiner ein empörendes Schauspiel. Eine Anzahl hilfloser Kinder, Bilder des Jammers und des äußersten Elends. Nach 7-tägiger Wanderung durch fast unbewohnte Gegenden befand ich mich in der Hauptseriba Mohammeds, die nach dem Anführer seiner Bongo den Namen Zabi trug. Sie war von zahlreichen Dörfern und ausgedehnten Feldern umgeben. Von hier aus beherrschte Mohammed seine Bongo- und Mitu-Gebiete, die in ihrer längsten Ausdehnung nicht weniger als 120 Kilometer maßen. Die Speicher der Bongo waren jetzt gefüllt, da die Ernte soeben erst beendet war. Da ging es lustig her, und meine nächtliche Ruhe war häufig durch wilden Lärm gestört. Aus dem Waldesdunkel machten sich die Orgien der Bongo vernehmbar. Nun geht es los mit dem Zappeln und Tanzen. Die öltriefenden Kautschukgestalten beginnen ihre Schaukelbewegungen mit maschinenhafter Beharrlichkeit, bis die Lunge der Posaunenbläser erlahmt und die Fäuste der Paukenschläger steif werden. Eine Pause, dann beginnt das Toben von Neuem. Der Gegenstand ihrer Späße ist in der Regel derbster Art. Alle Welt klagt über Verarmung und Verödung des Landes. Die hier sesshaft gebliebenen Bongo hatten ihren früheren Reichtum an Schafen, Ziegen und Hühnern längst eingebüßt. Auch der Kornbau war vernachlässigt worden. Sie erzählten, sie hätten im ersten Jahr des Eindringens der Khartumer all ihre Schafe, Ziegen und Hühner aufgegessen, aus Angst, dass ihnen nun alles genommen werden würde. War die Ernte ergiebig, so schwelgte man, bis der Vorrat aufgebraucht war. Verhungern konnten die Leute nicht so leicht, da die weiten Wälder unerschöpfliche Vorräte an Knollen und Früchten bergen. An Fruchtbarkeit stand die Gegend meinem früheren Standquartier nicht im geringsten nach. Aber die Fläche des angebauten Landes war weit geringer. Was ein jeder besaß, suchte er ängstlich zu verbergen. In voller Sicherheit, bei unbeschränkter Gastfreundschaft und achtungsvoller Behandlung verlebte ich in Zabi angenehme Tage, die ich mit kleinen Ausflügen, Jagd, ethnographischen, botanischen und zoologischen Beobachtungen ausfüllte. Den Dezember und die erste Hälfte des Januar 1870 verbrachte ich auf einer weit nach Osten und Südosten ausgedehnten Rundreise durch das benachbarte Land der Mittu. Überall fand ich in den Seriben Mohammeds den freundlichsten Empfang und reichliche Bewirtung. Meine Leute aber konnten schwelgen. In einer Seriba sah ich eine Sklavenkarawane. 150 junge Mädchen und kleine Kinder, die für die Nacht in zwei Hütten zusammengepfercht waren, im Übrigen aber menschlich behandelt wurden. Eine Anzahl alter Sklavinnen war mit der Beaufsichtigung und Beköstigung der Kinder betraut. Die Bewirtung schien mit viel Ordnung vor sich zu gehen. Auch für meine Begleitung ward auf das Beste gesorgt. Freilich wurde in diesem unglücklichen Land eigentlich jeder Bissen zum Gewissensbissen. Das Brot, das man aß, wurde den Ärmsten entrissen. Man schwelgte im Überfluss von Rindfleisch, aber man hatte es geraubt von armen Wilden. Mancher Beschwerde war ich ausgesetzt, da ich auch ärztlichen Rat zu erteilen hatte. Die Veranlassung waren gewöhnlich kleine Verletzungen und Grasschnittwunden, die durch eine unvernünftige Heilmethode verschlimmert worden waren. Ich sah Leute, denen einzelne Zehen fehlten, andere hatten am Schienbein oder auf dem Rücken des Fußes die ekelhaftesten Wunden. Gelegentlich habe ich diese aufgedrungenen ärztlichen Tätigkeit zu einer derben Strafpredigt benutzt. Es sei merkwürdig, dass das Gras nur hier so böse sei. Es sei gewiss eine Strafe Gottes für die Räubereien an fast wehrlosen Wilden. Ende von Kapitel 8, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 9 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 9 Mohammeds Strafpredigt. Der Weg führte wiederholt über ansehnliche Zuflüsse des Nil und durch Landschaften von malerischer Schönheit. Entzückend war vor allem die Seriba Mvolo, der östlichste Punkt meiner Rundreise. Keine andere Gegend trug ein so eigenartiges Gepräge. Soweit das Auge reichte, war die Fläche mit riesigen Steinblöcken abenteuerlichster Gestalt, vereinzelten Gebüschgruppen und Bäumen und dazwischen mit freien Grasflächen bedeckt. Die reiche Farbenpracht der Landschaft prangte im bunten Laubschmuck des Herbstes. Aus den Baumgruppen schossen zierliche Fächerpalmen hervor und jeder Felsblock, von Schlingengewächsen aller Art umfangen, lud zum Zeichnen ein. Die Seriba selbst, ein fürchterlich verworrener Pfahlbau, war einzig in ihrer Art. Die dicht gedrängte Masse der Hütten lehnte sich an haushohe Granitblöcke an, zwischen denen die stolzen Säulen der Fächerpalmen sich erhoben. Die kegelförmigen Hütten waren auf mit Ton bestrichenen Gerüste gestellt, wie Papiertüten auf einen Tisch. Davor der große Viehhof mit Hunderten von Rindern. Unter den Sonnendächern saßen die Viehhüter vom Dinka-Stamm um glühende Dunghaufen geschart. Wonnig lagen sie in der weichen Asche und sogen mit Behagen den ihnen so lieben Duft ein. Zu dem fremdartigen Wesen der Umgebung stimmte nicht nur der merkwürdige Baustil der Seriba, auch die vierfüßigen Bewohner der Gneisfelsen, die auf meiner Zeichnung rechts im Vordergrund erschienen, waren Sonderlinge ersten Ranges. Klippschliefer trieben dort ihr Wesen und konnten, sobald es dunkelte oder am frühen Morgen, bequem beobachtet werden. Wie Murmeltiere sitzen sie am Eingang ihrer Schlupfwinkel, in die sie sich bei nahender Gefahr grunzend und schnalzend zurückziehen. Eine halbe Stunde im Nordosten zwängt sich der Rohlfluß durch ein Bett wild übereinandergewürfelter Granitblöcke und gliedert sich in drei Arme. Die zwei größeren Inseln sind mit dichtem Buschwald bestanden. Ein bezauberndes Vegetationsbild boten die Fächerpalmenhaine, die die Ufer beschatteten. Der nördliche Arm bildet einen jähen Sturz von 15 Metern. Wildschäumend wirft er sich in die Höhlung der Felsblöcke, die von moosartigem Polster überzogen sind. Der gesamte Fall innerhalb der Stromschnellen beträgt mindestens 30 Meter. Weiter oberhalb fließt der Rohl wieder im regelmäßigen Bett von 30 Meter Breite. Zwischen den Blöcken, die so glatt und rein waren wie Marmorbänke, befanden sich Becken mit kristallhellem Wasser. Hohe Fächerpalmen und dichtes Gebüsch verbreiteten kühlen Schatten. Es war ein Ort, geweiht den Nymphen des Waldes und der Quelle. Die Seriba Kuraggera, wie der Ort nach dem Dorfältesten genannt wurde, war der südlichste Punkt meiner Rundreise. Hier traf ich mit meinem Beschützer Mohammed Abd es Samad zusammen, der sich bei dieser Gelegenheit von einer neuen, überraschenden Seite zeigte. Er bestimmte einen ganzen Tag zu Festlichkeiten in großartigem Stil. Seine Völker, in Gruppen von je 500 Mann nach den Stämmen abgesondert, sollten Kriegstänze zum Besten geben, würdig ihres Gebieters. Er selbst war überall mitten unter ihnen. Seine Lustigkeit ging so weit, dass er sich selbst wie ein Wilder ausputzte, wozu sich kein anderer Nubier verstanden hätte. Bald war er mit Lanze und Schild, bald mit Pfeil und Bogen in der Hand unermüdlich bis zum Abend als Vortänzer der einzelnen Gruppen tätig. So war er ein echter Nyer Guio, ein Festordner. Hier tanzte er als Bongo, dort als Mitu. Bald erschien er als Nyamnyam aufgeputzt im bunten Fellschurz. Bald ahmte er den Mangbattu nach, denn überall war er zu Hause und die nötigen Kostüme waren leicht beschafft. Unter dem Bongo von Zabi gab es mehrere, die für theatralische Darstellungen ein besonderes Geschick an den Tag legten. Zum Ergötzen der umstehenden Nubier veranschaulichten sie die Szene, wie Abd es Samad einen Gegner überfallen und geprügelt hatte. Dazwischen ertönte ein unaufhörliches Knallen bei Gewehre und die Donnerbüchsen, die handvollweise mit Pulver geladen wurden, umhüllten für einige Minuten die Gruppen der Tanzenden mit dichten Rauchwolken. Der Lärm und Staub, der den ganzen Tag über währte, ermüdete mich mehr als der stärkste Tagesmarsch. Am nächsten Tag rief Mohammed die neu unterworfenen Häuptlinge der Mahdi zusammen, um ihnen ihre Obliegenheiten einzuschärfen. Ich war Zeuge dieser charakteristischen Szene, und da der Dolmetscher in sehr umständlicher Weise Satz für Satz den Negerhäuptlingen übertrug, so entging mir kein Wort. Mohammed begann mit schrecklichen Drohungen und Flüchen. Dann malte er mit den grellsten Farben die fürchterlichsten Strafen aus, die ihrer harrten, falls sie ihm ungehorsam werden sollten. Auf der anderen Seite brüstete er sich mit seiner Großmut. »Seht«, so sprach er, »eure Weiber und Kinder will ich nicht, euer Korn nehme ich nicht, aber ihr müsst für die Fortschaffung meiner Vorräte Sorge tragen, damit die Leute in der Seriba nicht verhungern. Du, Kuraggera, gehst jetzt in die Dörfer und rufst die Männer und Jünglinge zusammen, die Weiber und Jungfrauen, die Wasser holen vom Bach, und dann befehlst du ihnen, dass sie samt und sonders in der Frühe sich hier einfinden. Sie müssen das Korn nach Derago schaffen. Die Ballen sind von allen Größen, den Kräften des Einzelnen entsprechend. Und wenn einer der Träger unterwegs davonläuft und seine Last wegwirft, dann, siehe, reiß ich dir dies Auge aus. und wenn eine Last abhanden kommt oder gestohlen wird, hacke ich dir mit diesem Schwert den Kopf ab." Bei diesen Worten sauste das riesige altdeutsche Ritterschwert an dem Haupt des Madi Ältesten vorbei. "Und nun zu dir, Kafuluku. Ich weiß, die Leute Ponchets sind neulich gekommen und haben sich zwei Elefanten geholt. Du hast ihnen Boten geschickt, um des Lohnes willen, den sie dir versprachen. Du aber, Gogo, warum ließest du das zu auf deinem Gebiet? Wenn die Leute Ponchets wiederkommen, so schlag sie tot. Und wenn sich das noch einmal wiederholt, so müsst ihr es mit dem Leben büßen. Und wenn einer von euch Elfenbein hinträgt zu den Nachbarn in die fremden Seriben, so lasse ich ihn lebendig verbrennen. Dass ihr es euch nicht einfallen lasst, einem meiner Leute ein Leid zuzufügen. Da zieht ein Türke allein des Weges, und die Neger schleichen nebenher im Gras und schießen mit Pfeilen, und der Türke stirbt. Seht, die Ratten vergraben sich in der Erde, und die Frösche und Krabben haben ihre Löcher, aber man gräbt sie aus, und die Schlangen verkriechen sich im Stroh, aber man zündet es an. Und wollt ihr uns die Steppe über den Köpfen in Brand stecken, dann mache ich ein Gegenfeuer, und euer Verrat wird zu Schanden. Wollt ihr aber in die Höhlen von Derago fliehen, dann schieße ich mit Chiteta, mit Paprika, aus Elefantenbüchsen in eure Schlupfwinkel, und ihr müsst hervorkriechen und mich um Gnade anflehen. Oder aber, das Wasser hier im Bach fließt spärlich, da kommen die Neger und legen böse Wurzeln in den Chor, in den Bach. Und die Türken trinken, und die Türken sterben. Glaubt ihr denn, ihr seid wie die Vögel, dass ihr davonfliegen könnt, um meiner Rache zu entgehen? In diesem Ton ging es noch eine Weile fort. Kurz vor dem Abmarsch erlebte ich in Kurak-Gera noch eine komische Szene. Mohammed mühte sich ab, den Mahdi-Ältesten die Zahl der erforderlichen Träger begreiflich zu machen. Die Mahdi können, wie die meisten Völker von Afrika, nur bis 10 zählen. Rohrhalme waren bündelweise zu 10 und 10 zusammengebunden, und der Neger, hatte er sie einmal in den Händen, begriff ganz gut die Zahl, er konnte sie nur nicht aussprechen. "Hast du jetzt begriffen?" wurde Kurak-Gera gefragt, der 1530 Leute zu stellen hatte. Er machte eine bejahende Geste, dann erhob er sich und schritt, das mächtige Paket Rohrstäbe unter dem Arm, seinem Dorf zu. Am 15. Januar 1870 betrat ich wieder die gastlichen Hütten von Sabi. Der Ausflug nach Osten hat eine Gesamtlänge von 390 Kilometern erreicht. Wenn mein Weg sich auch an einigen Stellen mit den Wegen des Franzosen Ponchet und des britischen Konsuls Petherick 1859 und 1863 berührte, war es mir doch vergönnt, das Gebiet eines Volkes, das bis dahin selbst dem Namen nach völlig unbekannt war, in fast all seinen Teilen durchwandert zu haben. Die Mitu, wie die Khartumer diese Volksgruppe nennen, können sich alle untereinander verständigen, wenngleich verschiedene Dialekte gesprochen werden. Am meisten nähern sie sich dem Bongo, von denen sie sich jedoch vor allem durch einen weit schwächlicheren Körper unterscheiden. Nichts erklärt in dem durchweg fruchtbaren Lande diese Schwächlichkeit. Die Mitu-Völker sind ebenso fleißige Ackerbauern wie die Bongo und bauen die mannigfaltigsten Getreidearten, Knollengewächse, Öl- und Hülsenfrüchte an. Wesentliche Unterschiede verraten die Stammeseigentümlichkeiten der Mode. Die Frauen leisten an fratzenhafter Verunstaltung des Gesichts Unübertreffliches. Kreisrunde, talergroße Scheiben bis 3 mm dick und 3 cm im Durchmesser werden in beide durchlöcherte Lippen hineingezwängt. Diese dehnen sich zu enormem Umfang waagerecht aus. Wenn die Frauen trinken wollen, müssen sie die Oberlippe mit dem Finger hochheben und das Getränk in den Schlund gießen. Auch kegelförmig geschliffene Quarzstücke, die eine Länge von 6 cm erreichen können, stoßen sie durch die Lippen. Die Madi, die nicht zu verwechseln sind mit dem gleichnamigen Stamm am oberen Weißen Nil, verfertigen Kappen, die aufs Zierlichste mit bunten Perlen bestickt sind und genau der Schädelwölbung angeschmiegt werden. Tätowierung spielt eine größere Rolle nur bei den Männern. Man erkennt die Madi sofort an den zwei Reihen von Punkten, die von der Nabelgegend aufwärts nach den Schultern zu verlaufen. Die Frauen der meisten Stämme haben auf der Stirn gewöhnlich zwei parallele Punktreihen tätowiert. Sehr mannigfaltig sind die kleineren, aus Kupfer und Eisen hergestellten Zierrate, Glöckchen und Schellen, kleine Anker und Beile. Der Rand der Ohrmuschel ist bei allen Frauen mit einer Menge von kleinen Ringen geziert. Alles, was diese Volksstämme an Gebrauchsgegenständen auf dem Leib tragen, muss an Ketten hängen. Die Armringe haben häufig einen scharfkantigen, oben gezackten Rand, der mit Dornen versehen ist, um im Einzelkampf die Wirkung der Schläge zu verstärken. Männer und Frauen tragen fingerdicke Eisenringe eng um den Hals geschmiedet, zu zwei, drei, ja vier übereinander geschichtet. Auch massive Halsbinden von Leder, stark genug, um Löwen an die Kette zu legen, sind in Gebrauch. Erst Tod und Verwesung erlösen die Mitu von diesen Fesseln der Mode. Man müsste geradezu den Kopf abschneiden, um die Ringe vom Hals zu entfernen. In vieler Hinsicht stehen die Mitu-Völker dem Bongo weit nach. Man erkennt dies am deutlichsten an den kleinen, nachlässig gebauten Hütten, deren Größe oft nur wenig die eines mäßig übertriebenen Reifrocks von anno 1856 übersteigt. Nur in ihren musikalischen Leistungen übertreffen sie alle Nachbarvölker. Auf der Flöte sind namentlich die Madi Meister. Von den Mitu wird die Musik wirklich melodisch behandelt. Ich hörte sie im Chore singen, wobei sie ein genau eingehaltenes Motiv zu variieren bestrebt waren. Taktmäßig unterstützen Männer und Weiber, alt und jung, den hundertstimmigen Chor. Ende von Kapitel 9, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 10 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 10 Tod dem Blattfresser. Von der Reise durch das Mitu-Land nach Zabi zurückgekehrt, erledigte ich in zwei Wochen die letzten Vorbereitungen für den Weitermarsch. In Gegenden, wo es kein anderes Transportmittel gibt als die Köpfe der Eingeborenen, verfügte ich allein zur Fortschaffung meiner naturwissenschaftlichen Sammlungen über 40 auserlesene Träger. Ich verdankte diesen Vorteil meinem Freund Mohammed Abd es Samad, diesem merkwürdigen Afrikaner, der seine Bande mit meisterhaftem Geschick behandelte. Bald gemütlich und freigebig, bald rücksichtslos wie ein kleiner Tyrann, sobald er seiner Sache sicher war. Es war eine buntscheckige Gesellschaft, die am 29. Januar 1870 von Zabi aufbrach, bald in getrennten Abteilungen. Auch Leute des Gattas hatten sich aufgrund einer besonderen Abmachung dem Zuge angeschlossen, bald vereinigt. Im Ganzen waren es etwa 1000 Köpfe, bewaffnete Träger, ein Korps von Weibern und Sklavinnen, viele Knaben als Gewehrträger, alle begleitet von einer Rinderherde, die die Gattasche Gesellschaft aus dem Dinka-Lande geraubt hatte. Ein unendlicher Zug, der sich oft über mehr als 7 Kilometer ausdehnte, schlängelte sich im Gänsemarsch durch Steppe und prachtvolle Parklandschaft, durch menschenleere Grenzwildnisse zwischen feindlichen Stämmen. Schon vor Überschreitung der Wasserscheide zwischen Nil und Uele änderte sich wieder einmal die Pflanzenwelt. in wunderbarer Einfachheit gliederten sich auf meiner über 26 Breitengrade sich erstreckenden Reise die Gebiete der Pflanzenverteilung je nach der geographischen Zone und den meteorologischen Verhältnissen. Zuerst 1500 Kilometer trostlose Wüste, dann sah der Wanderer sie schrittweise übergehen in die weiten, baumlosen, aber mit ununterbrochenem Graswuchs bekleideten Steppen. Aus diesen gelangte er in die lieblichen Gefilde des Buschwaldes, wo die Gewächse sich des kummervollen Dornenschmuckes der Wüste entkleideten und ihm wieder das weiche Laub der Heimat umfing. Jetzt erst betrat er dasjenige, was man mit Fug und Recht Urwald nennen konnte. Mit prachtvollen Walddickichte am Bach bei Kuelencho beschäftigte ich mich den ganzen Tag. Zum ersten Mal erschlossen sie den vollen Zauber dieser Pflanzenwelt, die von der Flora der bisher durchforsteten Nilgebiete so ganz verschieden war. In einer großen Seriba Mohammeds, der Seriba Surur, 167 Kilometer südlich von Sabi, unter 4 Grad 50 Minuten nördlicher Breite, blieb ich einen halben Monat vom 10. bis 26. Februar 1870. Hier, bereits unter den Niamniam, über die ich noch eingehend zu berichten habe, hatte Mohammed einen ehemaligen Landsknecht aus fürstlichem Geblüt als Häuptling über das gewaltsam gewonnene Gebiet eingesetzt. Er besaß solcher Landsknechte viele, die aus dem Niamniamland stammten und eine Hauptstütze seiner Macht bildeten. Unterstützt durch eine Streitkraft, die aus 40 bis 50 mit Flinten bewaffneten Nubiern bestand, beherrschte Surur das gut bevölkerte, 2400 Quadratkilometer umfassende Gebiet. Das Verhältnis der Niamniam zu ihrem Beherrscher war überall ein bei weitem minder knechtisches als bei den Mitu und Bongo. Größere Zwischenfälle ereigneten sich nicht. Die Bevölkerung zeigte sich friedlich und Mohammeds Trägerkarawane hatte in einem halben Jahr nur 2 Tote aufzuweisen. Einer starb an einer Magenüberladung, den anderen hatte ein Löwe vom nächtlichen Wachtfeuer weggeholt. Bedenklich wurde die Lage, als man in das Gebiet des Häuptlings Uando kam. Er hatte angeblich gedroht, diesmal sollte ihm Mohammed nicht entgehen, er wolle ihn vernichten mit all seinen Leuten, auch der Blattfresser. Der Mbarikpä, wie man mich wegen meiner botanischen Sammlung zu nennen pflegte, müsse das Schicksal Mohammeds teilen. Aber Uando überlegte sich die Sache schließlich und ließ durch Boten mit versöhnenden Bierkrügen seine friedlichen Absichten aussprechen. Bei unserer Rückreise hat er dann das Versäumte nachgeholt. Der kritische Punkt lag glücklich hinter der Karawane, die von da ab in 2 Abteilungen, Mohammed und Gattas, marschieren konnte. Kurz darauf, am 2. März 1870, kam ich an einer Linie von der größten Bedeutung. Als der erste von Norden kommende Europäer überschritt ich die südliche Wasserscheide des Nil. An dem denkwürdigen Tag, an dem ich den Linduku verließ, den letzten von mir passierten Nilzufluss, hatte ich freilich keine Ahnung von der Bedeutung der Scholle Landes, auf der meine Füße walten. Klar wurde mir die Wasserscheide erst, als ich mir aus den Angaben der Niamniam Aufklärung verschaffte über die Zugehörigkeit des folgenden Flusses, des Mbruole, zum System des Uele. Südwärts vom Linduku ging es bergauf, bergab durch tiefe Einschnitte, während zu beiden Seiten kleine Hügelkuppen auftauchten, die die welligen Bodenfalten beträchtlich überragten. Die Meereshöhe der eigentlichen Wasserscheide schätzte ich auf etwa 1000 Meter. Wir waren bei den vielfachen Störungen und Abweichungen, die die Geländeverhältnisse der Wasserscheide mit sich brachten, vom Linduku aus noch kaum 7 Kilometer vorgedrungen, als wir schon die Ufer eines Nebenflusses des Uele, des Mbruole, erreichten. Dieser floß, von breiten Waldsäumungen umgürtet, in einer wenig eingesenkten Niederung dahin, 25 Meter breit bei 2/3 Meter Wassertiefe, mit ziemlich langsamer Strömung. An dieser Stelle war im vergangenen Jahr ein Schimpanse erlegt worden. Für die Wasserscheide war diese Tatsache von besonderem Interesse, denn in allen nördlichen von hier gelegenen Uferwaldungen hatte ich nirgends den Nachweis erhalten, dass man dieser Menschenaffen ansichtig geworden wäre. Der erste nicht mehr zum Nilsystem gehörige Fluss sollte nun erst Kunde von ihrem Vorkommen geben. Nach einstündigem Marsch durch offene Steppe gelangten wir an eine große wasserreiche Niederung. Es war ein breiter Sumpfstreifen. Eine Pflanzenerscheinung neuer Art waren massige Dickichte von Pandanus, einer in den tropischen Florenbereichen der alten Welt tonangebenden Charakterpflanze. Hier war der erste sichtbare Fingerzeig für das Betreten eines neuen Stromgebiets. Jetzt erst begannen die ernstlichen Schwierigkeiten afrikanischer Flusswanderungen. Da lagen modernde Baumstämme, die beim Betreten sich tückisch dehnten, andere waren glatt und boten dem Fuß kein Halt. Dann kamen tiefe, von Wasser erfüllte Löcher oder von schwimmenden Pflanzen verräterisch überdeckte Fallgruben. Da gab es ein Springen von Erdklumpen zu Erdklumpen, wobei man balancieren und tasten musste. Vergebens sah sich die Hand nach Hilfe um. Die langen Pandanusblätter mit ihrem Sägezahnrand wiesen jeden Händedruck zurück. Des Schimpfens und Fluchens der Nubier, des Gepolters der Sklavinnen mit ihren Schüsseln, Kürbisschalen und Kalebassen im Gedränge in den stacheligen Dickichten war kein Ende. Lustiges Hallo aus hunderten Kehlen galt immer einer Sklavin, die mit ihrem ganzen Küchenkram in einer Lache verschwunden war, während die Kürbisschalen auf dem trüben Fluten schwammen. Ich war natürlich in beständiger Sorge um das Gepäck. Meine Bongo-Träger waren aber erprobte Männer und erfahren in dem Durchwaten solcher Sümpfe. Keiner von ihnen kam zu Fall. Nach vollbrachtem Waten im Sumpf machte sich eine Reinigung notwendig von dem schwarzen Schlamm und Humusmoder, der zäh am Körper haftete. Fröstelnd stand der weiße Mann im Wind, bis hilfreiche Geister reines Wasser zum Abspülen entdeckt hatten. Dann fiel der Blick auf die dicken Blutegel, die an den Beinen hingen. Mit Pulver aus dem Pulverhorn musste man sie bestreuen, um sie zum Abfallen zu bringen, und die Kleider tränkten sich mit Blut. Ende von Kapitel 10, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 11 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 11 Im Lager des Verräters. Tags darauf, am 3. März 1870, langten wir am Wohnsitz des Nyamnyam-Häuptlings Uando an. Mohammed machte diesem Vorwürfe wegen seines verdächtigen Benehmens, und fast wäre es zu einem Zusammenstoß gekommen. Dann aber begann ein lebhafter Handelsverkehr mit den Eingeborenen, die große Elefantenstoßzähne herbeitrugen. Uando selbst erschien in einem langärmeligen Hemd von geblümtem Kattun und tat sehr harmlos. Man sah ihm sogar Arm in Arm mit Mohammeds Hauptleuten durch das Lager schlendern. Auch in meinem Zelt machte er Besuch, von untersetzter Gestalt, riesig entwickelt an Muskelfülle und Fett, nur von wenig Fellen umgürtet, ließ er sich auf meinem einzigen Stuhl mit einer Würde nieder, deren sich kein Europäer zu schämen gehabt hätte. Seine Gesichtszüge waren regelmäßig und in ihrer Art schön. Vor Erregung schlug ich mit der Faust auf dem Tisch und warf ihm seine früheren feindseligen Kundgebungen vor. Bitter beklagte ich mich über seinen Mangel an Gastfreundschaft. Der Erfolg war über Erwarten schrecklich. Uando schickte mir einige magere Hühner und eine Anzahl großer schwarzer Töpfe. Ein abscheulicher geruch wie von brenzligen Ölen, Schmierseife und verdorbenen Fischen drang aus den Tongefäßen zu der Nase des Neugierigen. Bei näherem Nachsehen gewahrte das Auge Fäden und Faserstränge, wie von aufgelöstem Tauwerk, umflossen von einer dunklen Brühe, dazwischen Lederabfälle und altes verknotetes Riemenzeug. So mögen unsere Vorfahren in den Wäldern der Urzeit Europas Mammutbraten und Rhinozerosfüße zubereitet haben. Die Töpfe waren erfüllt von einem angebrannten, räucherigen Ragout von Kaldaunen eines 200-jährigen Elefanten, sehr zäh und mit sehr starkem Wildgeruch. Dieses Ergebnis der Naturforschung wurde mir indes erst von meinen Bongo-Trägern mitgeteilt, denen ich das Gericht überließ und die auf diesem Gebiet die besseren Erfahrungen besaßen. Selbst meine nubischen Diener, die im Übrigen in den durch ihre Religion als essbar erlaubten Dingen durchaus nicht allzu wählerisch waren, hatten diese Speise mit Entrüstung von sich gewiesen. Als im vergangenen Jahr eine der ghattasschen Abteilungen durch das Gebiet Uandos zog, waren 6 Nubier auf der Jagd in den benachbarten Wäldern von Yamyam umgebracht worden. Die Eingeborenen hatten ihnen als Führer in den Dickichten gedient. Nachdem die Nubier ihre ganze Munition auf Perlhühner verschossen hatten, waren die Yamyam über sie hergefallen und ihrer leicht Herr geworden, da die Fremden außer Flinten keine anderen Waffen mit sich führten. Mohammed forderte nun die 6 Gewehre zurück, die zweifelsohne in Uandos Besitz übergegangen waren. Uando lieferte jetzt dem Drängen folgend 4 der geraubten Flinten aus. Mehr konnte er angeblich nicht herbeischaffen. Ich blieb 4 Tage im Dorf des Uando. Die Waldung der Nachbarschaft war von großartigster Üppigkeit. Ein beispielloser Quellenreichtum ist die Ursache, dass die Bäche das ganze Jahr über fließen. Das Land, dessen Meereshöhe nirgends weniger als 650 Meter beträgt, gleicht einem andauernd gefüllten Schwamm. Die Talsenken und Erdspalten schmücken sich mit der vollen Majestät des Tropenwaldes. Auf den Höhen dagegen bleibt die Zusammensetzung der Pflanzenwelt die gleiche wie seit dem Betreten des Bongolandes. Ein offener, parkartiger, großlaubiger Buschwald, der von Steppenstrichen häufig unterbrochen wird. In der Uferwaldung dagegen bilden Bäume mit gewaltigen Stämmen lückenlose Reihen. Man gewahrt Säulengänge, die ägyptischen Tempelhallen ebenbürtig sind und die von aufeinander gelagerten Laubdecken oft dreifach überwölbt werden. Unter den Säulenhallen überall Laubengänge voll murmelnder Quellen und Wasseradern. Die durchschnittliche Höhe des oberen Laubdaches beträgt 25 bis 35 Meter. Auf dem Boden füllen Staudenmassen die Lücken in diesem großartigen Blattgewirr. Die mehrere Meter Höhe erreichenden Staudendickichte der vielen ingwerartigen aromatischen Gewächse versperren mit ihren festen Stängeln dem Wanderer oft den Ausweg oder bedrohen den Eindringling mit Versinken in dem lockeren Schlamm von Humus, dem sie entsprießen. Und dazu die wunderbare Farnwelt mit riesigen entwickelten Wedeln, etliche mit solchen von 5 Meter Länge. Die Stämme erschienen, wo sie nicht mit Farnen dicht bewachsen waren, in den meisten Fällen von einem dichten Geflecht des kletternden, rotbeerigen Pfeffers umstrickt. Überall undurchdringliches Grün, wo schmale Pfade eine Talwand erklimmen, bilden bloßgelegte Baumwurzeln die Stufen. Modernde Stämme, in dichte Moospelze gehüllt, hindern bei jedem Tritt das gemächliche Fortschreiten. Die Luft ist nicht mehr die der sonnenhellen Steppe, nicht die der kühlen Buschlauben, es ist die Treibhausatmosphäre unserer Palmen- und Orchideenhäuser, und bei einer Wärme von 25 bis über 30 Grad Celsius herrscht beständig dumpfe Feuchtigkeit. Den erhabenen Naturgenuss beeinträchtigt das übermütige Treiben der Insektenwelt, vor allem das erstaunliche Gewimmel von Ameisen der kleinsten Art, die von allen Blättern und Zweigen, die man berührt, wie Regen über den Eindringling herfallen. Schmetterlinge in Mengen, von prächtiger Zeichnung, bilden einen schönen Ersatz für den meist mangelnden oder versteckten Blütenschmuck. Am 6. März verließen wir den Wohnsitz des Uando, begleitet von Führern, die der Häuptling zur Verfügung gestellt hatte. Bei keinem Weiler der Niamniam fehlten die Pfähle, an denen Jagd- oder Kriegstrophäen befestigt waren. Schädel von Antilopen, Wildschweinen, Schimpansen, aber auch Menschenschädel fanden sich bunt durcheinander an den Pfahlästen aufgespießt. Zahlreiche, unzweideutig für den Hang der Bewohner zur Menschenfresserei sprechende Zeugen traten uns im Verlauf der Wanderung vor Augen. In der Nähe der Wohnstätten, auf den Haufen von Küchenabfällen menschliche Gebeine und Bruchstücke von solchen, mit allen Merkmalen, dass sie mit Messern behandelt worden waren. Am 7. März hatten wir in 3 Stunden nicht weniger als 5 wasserreiche Uferwaldungen zu durchschreiten. Das Gelände blieb eben und bestand zwischen den Bächen aus völlig offenen Steppenstrichen. Längs diesen Bächen dehnten sich hart am Rand der Uferwaldung bebaute Flächen aus. Die weit und breit zerstreuten Weiler verrieten große Fruchtbarkeit und eine außergewöhnlich dichte Bevölkerung. Wir befanden uns jetzt bei den A-Bangba, einem Stamm, der von den Niamniam sehr verschieden war. Diese A-Bangba sollten von jenseits der breiten Grenzwildnis stammen, die die Niamniam von den Mangbatu trennt, denen sie in Tracht und Kriegsrüstung nahestehen. Zum ersten Mal gewahrt man hier eine Abweichung von der Kegelgestalt der Dächer, die dem größten Teil Zentralafrikas eigen ist. Hier fanden sich die ersten Horizontaldächer von mehr europäischer Art, die teils offene, von Pfosten getragene Schuppen, teils viereckige Häuser mit geschlossenen, senkrechten Wänden deckten. Die Haltung der Bevölkerung schlug in Feindseligkeit um. Bei einem der zahlreichen Weiler wurde die Karawane mit Drohungen empfangen. Pfeile kamen aus dem Hinterhalt geflogen, Sklavinnen wurden erstochen oder geraubt. Mohammed ließ dafür einen Kornspeicher niederbrennen, veranstaltete Kriegsspiele, drohte auch mit weiteren Zwangsmaßregeln. Dazwischen wurde verhandelt und wurden Schutz- und Trutzbündnisse geschlossen. Die geraubten Weiber wurden zurückgegeben. Aber später, auf dem Rückmarsch, ist es hier zu sehr ernstlichen Feindseligkeiten gekommen. Größten Eindruck machten meine Zündhölzchen. Immer unersättlicher wurde die Neugierde, die Wunder der Schnellfeuerei zu schauen. Es war ein ganz neues Schauspiel, denn in allen Ländern, die zum Nilgebiet gehören, ebenso in den benachbarten des Uele-Systems, verschaffen sich die eingeborenen Feuer, indem sie 2 Hölzer, das eine senkrecht auf das andere gestellt, durch quirlartiges Reiben in den Händen entzünden. Ende von Kapitel 11, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 12 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 12. Das Volk der Niamniam, der Vielfresser. Schon zu einer Zeit, als europäische Reisende noch kaum die Grenzen des vom Islam beherrschten Teils von Innerafrika überschritten hatten, war zu uns die Kunde von einem Volk gelangt, an dessen Namen die mohammedanischen Bewohner des Sudan alle Vorstellungen von Wildheit zu knüpfen pflegten, deren ihre reiche Einbildungskraft fähig war. Den Schleier gelüftet zu haben, war das Verdienst meines Vorgängers, Carlo Piaggia, jenes schlichten, unerschrockenen Italieners, der ein volles Jahr allein unter diesem Volk, den Niamniam, auszuharren vermochte. Bald nach ihm führte auch mich ein gütiger Stern in die Mitte dieser Menschenfresser. Der Name Niamniam ist der Sprache der Dinka entlehnt. Er bedeutet Fresser, Vielfresser und spielt auf den Kannibalismus des Volkes an. Der Name den sich das Volk selbst gibt, lautet in der Mehrzahl Asande. Der Hauptteil des Nyamnyam-Landes liegt zwischen dem 4. und 6. Grad nördlicher Breite. In seiner ganzen von Südost nach Nordwest gerichteten Mittellinie fällt er mit der Wasserscheide zwischen Nil und Kongobecken zusammen. Auf meinen Wanderungen habe ich ausschließlich den östlichen Teil dieses Gebietes durchzogen, der nach Osten zu vom obersten Lauf des Tondje-Flusses begrenzt wird. Soweit das Land gegenwärtig bekannt ist, umfasst es in seiner Breite nahezu 2, in seiner Längenausdehnung etwa 7 Grade, was einem Flächenraum von ungefähr 170.000 Quadratkilometer entspricht. Die Einwohnerzahl muss in diesem bekannteren Teil mindestens 2 Millionen betragen. In jeder Beziehung ein Volk von scharf ausgeprägter Eigenart sind die Nyamnyam selbst aus weiter Entfernung sofort unter Hunderten herauszuerkennen. Lange Haarflechten und Zöpfe. Sie haben dabei stets das feingekräuselte Haar der sogenannten echten Negerrasse, die bis zum Nabel herabhängen können, bedecken den runden, breiten Kopf. Eine auffällige Größe der mandelförmig geschnittenen, etwas schräg gestellten Augen gibt dem Gesichtsausdruck ein Gemisch von tierischer Wildheit, kriegerischer Entschlossenheit und dann wieder von Offenheit. Dazu die gleich lang wie breit geformte Nase, der von sehr breiten Lippen berandete, aber selten die Nasenbreite überragende Mund. Ein rundes Kinn und wohlgewölbte Wangen vervollständigen die Gestaltung des rundlichen Gesichtsumrisses. Ein untersetzter, zur Fettbildung neigender Körper ohne scharf ausgeprägte Muskelbildung, der die durchschnittliche Höhe mittelgroßer Europäer nur selten übersteigt und dessen obere Hälfte unverhältnismäßig länger ist als die untere. Die Hautfarbe kann am besten mit dem matten Glanz der Tafelschokolade verglichen werden. Als Stammesmerkmal haben alle Asande 3 oder 4 mit Punkten ausgefüllte Quadrate entweder auf der Stirn, Schläfen oder auf den Wangen tätowiert, ferner stets eine x-förmige Figur unter der Brusthöhle. Verunstaltungen werden weder von Weibern noch von Männern vorgenommen, abgesehen vom Spitzfeilen der Schneidezähne. Ihre Kleidung besteht meist aus Fellen, die malerisch um die Hüften gelegt werden. Dazu wird gern der lange, schwarze Schwanz des Guereza, eines Stummelaffen, getragen. Auf den Haarputz wird, vor allem von den Männern der Nyamnyam, alle erdenkliche Sorgfalt verwandt. In der Regel teilt der Scheitel in der Mitte das Haupthaar in 2 gleiche Hälften. Über der Stirn nimmt ein feines Zöpfchen seinen Ursprung, das zum Hinterkopf zurückgeschlagen wird. Rechts und links gruppieren sich strahlenartig eine Anzahl von Haarwülsten, die an den Schläfen zu Knäueln zusammengefasst und geknotet sind. Von ihnen hängen wiederum kleine lange Zöpfchen, gleich Schnüren geflochten, büschelweise rings um den Nacken herunter. 2 bis 3 der längsten Flechten hängen über die Schulter frei zur Brust herab. Die abenteuerlichste Haartracht, die mir vorgekommen war, nahm ich an Männern aus dem Gebiet des Kifa wahr. Ein strahlenartiges Gebilde, das gleich einem Heiligenschein den Kopf umgab, war aus des Mannes eigenem Haar hergestellt, in dem feine Flechten an einen Reifen befestigt und ausgespannt wurden. Dieser Reifen wurde durch 4 Drähte an dem unteren Rand des Hutes befestigt. Der ganze Strahlenkranz ließ sich zurückschlagen. Nur die Männer trugen eine Kopfbedeckung. Vermittels großer Haarnadeln von Elfenbein, Kupfer oder Eisen wird ein zylindrischer, schirmloser, oben viereckiger Strohhut, den stets ein lang herabflatternder Federbusch ziert, auf dem Scheitel befestigt. Die beliebtesten Zierate, die am Körper getragen werden, bestehen aus Tier- und Menschenzähnen. Sehr häufig und von prächtigster Wirkung sind die aus Elfenbein nachgemachten Reißzähne des Löwen, die aneinandergereiht einen vom dunklen Grund der Haut grell abstechenden, blendend weißen Zackenkranz bilden. Hauptwaffen sind Lanze und Trumbasch, eine der vielen Wurfwaffen der Negervölker. Dieser besteht aus einem mehrschenkligen Eisen, das mit spitzen Zacken versehen und an den Rändern geschärft ist. Er wird stets an der Innenseite der aus spanischem Rohr geflochtenen Schilde befestigt. Diese sind länglich oval und decken ungefähr zwei Drittel der Körperlänge. Das Geflecht, das stets mit hübschem Muster schwarz-weiß geziert wird, wobei die Form des Kreuzes besonders häufig auftritt, ist so leicht, dass es den Kämpfenden bei seinen wilden Sprüngen nicht im geringsten behindert. Bogen und Pfeile sind nicht allgemein im Gebrauch, wohl aber verschiedene große Messer mit sichelartiger Klinge und geschweifte, säbelförmige Gebilde von fremdartiger Gestalt. Wenn der Niamniam im seltsamen Waffenschmuck mit herausforderndem Gebären dem Fremden entgegentritt, wenn er dabei die Augen weit aufreißt, die dicken Brauen furcht und die blendenden Reihen spitzer Krokodilzähne hervorleuchten lässt, begreifen wir leicht den tiefen Eindruck, den jede Begegnung auf das einbildungskräftige Gemüt des Nubiers und des Sudan-Arabers hervorzurufen vermag. Nirgends kam mir ein Volk in Afrika vor Augen, das in allen Stellungen, im Gang wie in der Körperhaltung, so deutlich seine Vertrautheit mit Krieg und Jagd an den Tag gelegt hätte. Die Männer sind Jäger von Beruf, der Ackerbau wird nur von Frauen besorgt. Die Art der Bodenbestellung nähert sich dem Urzustand, dem Gartenbau. Dazu bietet das Land an freien Hilfsmitteln eine große Menge, namentlich was tierisch und pflanzliche Fette anlangt. Hauptsächlich gilt der Anbau einer Getreideart, der Eleusine Coracana. Es ist ein minderwertiges Korn, das hier im Allgemeinen nur auf einem Boden gebaut wird, der anders nicht zu verwerten ist. Die aus dem Mehl hergestellten Brotfladen sind nicht besonders wohlschmeckend. Dagegen verdient das von den Niamniam daraus bereitete Getränk, Bier genannt zu werden. Es wird aus dem regelrecht gemalzten Korn gebraut, ist ganz klar und hat eine angenehme Bitterkeit. In wie hohem Grad die Niamniam dem Biergenuss ergeben sind, geht aus der Art hervor, wie sie ihre Kornvorräte aufbewahren. Auf jedes Wohnhaus kommen in der Regel drei Kornspeicher. Nur zwei enthalten das zur Mehlkost erforderliche Getreide. Der dritte ist ausschließlich mit gemalztem Korn angefüllt. Mit geringerer Mühe werden als Erdfrüchte Maniok, süße Bataten, Yams und Kolokasien angebaut, alle von vorzüglicher Beschaffenheit. Tabak ist überall in Gebrauch. Die Niamniam rauchen aus kurzgestielten Tonpfeifen von eigentümlicher Gestalt, ohne Verwendung von Rohr. Hornvieh jeder Art fehlt. Die einzigen Haustiere sind Hühner und Hunde. Hundefleisch bildet einen ihrer vorzüglichsten Leckerbissen. Ziegen und Kühe sind meist nur vom Hörensagen bekannt. Zuweilen erbeuten sie solche auf ihren Raubzügen gegen die östlichen Nachbarn. Im Allgemeinen sind die Niamniam in der Auswahl des Essbaren wenig wählerisch. Das beste und schmackhafteste Gericht ist der Brei von frischem Maiskorn, das in noch saftigen, milchendem Zustand auf dem Mahlstein fein gerieben, von der Kleie gereinigt und dann verkocht wird. Fleischkost gilt ihnen als das höchste aller irdischen Genüsse. Und Fleisch ist das Losungswort, das bei ihren Kriegszügen erschallt. Da der Wildreichtum ein außerordentlicher ist, kann man sich leicht vorstellen, wie die Sorge um Jagdvorbereitung aller Art ihr Dichten und Trachten beherrscht. Den Ruf der Menschenfresserei wird niemand in Frage stellen wollen, der sich über den Ursprung eines großen Teils meiner Schädelsammlung unterrichten will. Zwar gibt es Ausnahmen. So erfuhr ich von verschiedenen, die im Niamniam-Gebiet westlicher als ich gewesen waren, dass sie dort auf keinerlei Anzeichen von Kannibalismus gestoßen seien. Piaggia war nur einmal Zeuge, dass das Fleisch der erschlagenen Feinde verspeist wurde, doch nur aus Hass und Blutgier. Ich kann auch Häuptlinge nennen, die selbst den Genuss von Menschenfleisch verabscheuen, zum Beispiel Uando. Im Großen und Ganzen aber darf man getrost die Niamniam als ein Volk von Menschenfressern bezeichnen. Viele frönen dem Kannibalismus ohne Scheu, um jeden Preis und unter jeder Bedingung. Sie rühmen sich selbst ihrer wilden Gier, tragen die Zähne der Verspeisten auf Schnüre gereiht, wie Glasperlen am Hals, und schmücken die Pfähle bei den Wohnungen mit Schädeln ihrer Opfer. Am häufigsten wird das Fett von Menschen verwertet. Dem Genuss ansehnlicher Mengen davon schreiben sie allgemein eine berauschende Wirkung zu. Verspeist werden im Krieg Leute jeden Alters. Die Alten, weil fett und weil bei Überfällen ihre Hilflosigkeit sie zu einer leichten Beute des Siegers werden lässt, häufiger als die Jungen. Verspeist werden auch Leute, die eines plötzlichen Todes starben und ohne Familie dastehen. Die Nubier wollen sogar wissen, dass hie und da Träger, die unterwegs gestorben und verscharrt waren, aus ihren Gräbern geholt worden sind. Einige der Niamniam wiederum beteuerten, dass bei ihnen zu Hause das Menschenfressen in so hohem Grade verabscheut werde, dass jeder sich weigere, mit einem Kannibalen aus einer Schüssel zu essen. Von allen bekannten Völkern Afrikas, deren Kannibalismus feststeht, scheinen die Fan oder Pongé an der äquatorialen Westküste in mehr als einer Hinsicht den Niamniam stammverwandt zu sein. Auch sie fallen die Schneidezähne spitz, tragen Rindenzeuge und färben sich den Körper mit Rotholz. Ihre Häuptlinge bedienen sich des fürstlichen Leopardenfells, sie verwenden ebenso viel Mühe und Fleiß auf ihren zopfreichen Haarputz. Von ihren Gebräuchen dürften die Tanzfeste und nächtlichen Orgien beim ersten Mondviertel am meisten an die der Niamniam erinnern. Dörfer oder Gaststätte in unserem Sinne gibt es nirgends. Die zu kleinen Weilern gruppierten Hütten sind weithin über das bebaute Land zerstreut. Auch der Wohnsitz oder Mbanga, der Hof des Fürsten, besteht nur aus einer größeren Anzahl der von ihm und seinen Weibern bewohnten Hütten, die sich durch nichts von der Behausung der übrigen Sterblichen auszeichnen. Die Bauart der Hütten entspricht im östlichen Teil des Landes im Allgemeinen der Kegelform, wie sie in anderen Gegenden Zentralafrikas üblich ist. Nur hat das Kegeldach eine höhere und spitzere Gestaltung als bei den Hütten der Bongo und Dinka. Der Dachrand springt unten waagerecht als Schutz gegen den Regen ziemlich weit über die Tonmauer vor. Dieser Teil des Daches wird von Pfosten getragen, die das Bauwerk in Gestalt eines niedrigen Vorbaus umgeben. Die Spitzen der Kegeldächer laufen häufig in zierliches Flechtwerk aus Stroh aus, bei anderen in Stangen, auf die große Gehäuse von Landschnecken aufgespießt sind. Nicht selten kann man die ersten Versuche farbiger Verzierung in Rot und Schwarz beobachten. Eigentümlich geformte, zierliche kleine Hütten mit glockenförmigem Dach, die auf einem becherförmigen Unterbau von Ton errichtet sind und zu deren Innerem eine ganz kleine Öffnung führt, werden eigens für die halbwüchsigen Knaben der Vornehmen errichtet, die in ihnen die Nacht zu verbringen haben. Dies geschieht aus Gründen der Moral, um den Knaben von einem vorzeitigen Eindringen in die Geheimnisse des Ehelebens fernzuhalten. Die Macht eines souveränen Fürsten beschränkt sich auf den Oberbefehl über alle waffenfähigen Männer, die er beliebig versammelt, und auf die eigenhändige Vollstreckung von Todesurteilen. An Abgaben erhebt der Fürst außer Elfenbein, das ihm ausschließlich zufällt, nur die Hälfte des Fleisches von der Beute der gemeinschaftlichen Jagd. In den westlichen Landesteilen, wo auf Kosten unterdrückter Sklavenstämme der Handel mit Knaben und Mädchen blüht, wird ein Teil der Abgaben auch durch eine Art Aushebung eingetrieben. Die Eltern der eingeforderten Kinder erhalten indes häufig einen Teil des Kaufpreises, den die Sklavenhändler aus Darfur bezahlen. Korn und andere Bodenerzeugnisse gewinnt der Fürst selbst von den Feldern, die seine Sklaven, nicht selten seine Weiber, bestellen, deren er eine große Zahl um sich zu scharen pflegt. Ein Haufen Begleiter umgibt stets den Häuptling. Kein Untergebener würde es sich einfallen lassen, auf eigene Hand Krieg zu beginnen oder Frieden zu schließen. Die herrische Haltung beim Gang gibt den Niamniam-Fürsten große äußerliche Würde. Viele von ihnen könnten an würdevollem Auftreten mit allen Fürsten der Erde wetteifern. Umso unerklärlicher erscheint das wütende Gebaren, mit dem sie Furcht und Schrecken zu verbreiten suchen. Von einigen wird behauptet, dass sie an Wutanfällen leiden, ja, dass sie solche absichtlich vortäuschen. Durch willkürlich aus der Menge herausgerissene Opfer, denen sie mit eigener Hand die Schlinge um den Hals werfen und denen sie dann mit dem hakeligen Säbelmesser einen tödlichen Streich in den Nacken versetzen wollen sie angeblich dem Volk einen Beweis ihrer Macht beibringen. Nach dem Tod des Fürsten ist der erstgeborene Sohn der Erbe seiner Macht. Die Brüder werden mit einzelnen Bezirken belehnt. Die Herrschergewalt des Erstgeborenen wird aber von seinen Brüdern oft nicht anerkannt. Hieraus erklären sich die unaufhörlichen Streitigkeiten, Überfälle und Gewalttätigkeiten. Von den 35 selbstständigen mir aufgezählten Häuptlingen verdienen eigentlich nur wenige die Bezeichnung König. Bei dem kriegerischen Geist der Niamniam ist die Sitte auffällig, dass ein Häuptling nie selbst in den Kampf zu gehen pflegt, sondern nahe der Mbanga ausharrt, um bei einem ungünstigen Ausgang mit seinen Frauen und Schätzen das Weite suchen zu können. Im Kampf werden die Lanzenangriffe stets von wildestem Kriegsgeschrei begleitet. Bei Pausen im Gefecht ersteigt man in sicherer Entfernung alle sich darbietenden erhöhten Punkte. Vorzüglich sind es die festen, 3 bis 5 Meter hohen Termitenhaufen, von denen aus feindliche Parteien sich oft stundenlang die lächerlichsten Schimpfreden zurufen. Als wir an der Südgrenze des Gebiets von Uando uns in einem Verhau zu verteidigen hatten, hörte man solche Rufe stündlich. »Alle Türken«, so nennen sie die Nubier, »sollen umkommen«, schrien sie. »In den Kochtopf mit den Türken! Fleisch, Fleisch!« Und dann wiederholten sie die Versicherung, dass mir selbst kein Leid zugefügt werden solle. Ich brauche kaum zu erwähnen, dass ich wenig Neigung verspürte, mich ihrem Großmut anzuvertrauen. Ich will noch die symbolische Art erwähnen, in der uns der Krieg erklärt wurde, als wir die Grenzen des Gebietes von Uando wieder betraten. Hart am Pfahl fanden wir an einem Ast 3 Gegenstände aufgehängt, einen Maiskolben, eine Hüderfeder und einen Pfeil. Ich wurde leibhaft an die herausfordernde Botschaft erinnert, die dem Perserkönig Darius zuging, als er 513 vor Christus bis zum Herzen des Skythenlandes vorgedrungen war. Vor mehr als 2000 Jahren hatte Herodot darüber berichtet. Bald erhielt ich die Bestätigung in den Erklärungen unseres Führers. »Lasst ihr euch einfallen, auch nur einen Maiskolben zu knicken oder ein Huhn zu greifen, so werdet ihr durch diesen Fall sterben.« Indes waren die Niamniam nicht so geduldig, das Erstere abzuwarten, sondern machten noch am nämlichen Tag einen verräterischen Überfall. Bei jeder Weilergruppe befindet sich eine große Holzpauke oder Sprechtrommel, die aus einem hohlen Baumstamm hergestellt ist und auf 4 Füßen ruht. Mit 2 Tönen werden, je nachdem wie man sie wiederholt und je nach dem Takt, in dem man sie wechseln lässt, 3 Signale gegeben. Erstens zum Krieg, zweitens auf Jagd, drittens zur Festversammlung. Von der Mbanga des Häuptlings ausgehend werden in wenigen Augenblicken die Signale auf allen Pauken des Bezirks wiederholt und in kürzester Frist tausende bewaffneter Männer zusammengescharrt. Das Alarmieren geschieht vor allem, wenn sich Elefanten gezeigt haben, zu deren Vernichtung die dichtesten Steppen eigens geschont und vor Steppenbrand behütet werden. Dahinein treibt man die Tiere und umstellt den ganzen Bezirk mit Leuten, die Feuerbrände mitführen. Der Brand beginnt auf allen Seiten, bis die Elefanten eine wehrlose Beute werden und ihnen durch Lanzenwürfe der Rest gegeben werden kann. Da hierbei auch Weibchen und Junge zugrunde gehen, muss die Ausrottung dieses edlen Tieres von Jahr zu Jahr fortschreiten. Die Häuptlinge, deren Gewinnsucht durch die Züge der Nubier erregt wird, verdoppeln ihre Anstrengung bei der Elefantenjagd, während ihre Untergebenen lüstern nach den großen Fleischvorräten das ihrige dazu tun. Die Kunstfertigkeit der Niamniam erstreckt sich auf Eisenarbeit, Töpferei, Holzschnitzerei, Hausbau und Korbflechterei. Ihre irdenen handgeformten Gefäße sind fast immer von tadelloser Regelmäßigkeit. Wasserkrüge von enormer Größe werden hergestellt, aber auch die zierlichsten Trinkkrüge. Ebenso verwenden sie auf die kunstvollen Verzierungen ihrer Tabakspfeifen viel Sorgfalt. Aus weichem Holz schnitzen sie Schemel und Bänke, große Schüsseln und Näpfe, die obgleich stets aus einem Stück gefertigt, in der verwickelten Formgebung des Fußgestells eine unendliche Verschiedenheit an den Tag legen. Da Lanzen, Trumbasch und Dolchmesser zur Ausrüstung eines jeden gehören, beschäftigt die Herstellung dieser Waffen eine große Anzahl von Schmieden, die sich den Rang abzugewinnen suchen. Die Speere und Lanzenspitzen gleichen vergrößerten Pfeilspitzen. Alle Waffen haben ihr nationales Gepräge und man kann beim Betrachten eines jeden einzelnen Stücks mit Sicherheit über die Herkunft urteilen. Alle Wurfspieß- und Lanzenspitzen, Messer und Klingen tragen Blutrinnen. Stets reicht man sich zum Gruß die rechte Hand. Man winkt sich zu, indem man die Hand von oben nach unten bewegt. Wie von Neapel an bis zum äußersten Osten Asiens hin sich alle Völker anzuwinken pflegen, indem sie eine nach unseren Begriffen abwehrende Handbewegung ausführen. Frauen werden von fremden Männern nicht begrüßt, während die Bongo-Frauen zutraulich sind wie die Männer, die Mangbattu-Frauen sogar im höchsten Grade naseweiß und zudringlich neugierig, weicht eine Nyam-Nyam-Frau, der man auf engem Pfad begegnet, von weitem bereits vom Weg ab. Dies rührt von der mehr sklavischen Stellung des Nyam-Nyam-Weibes her. Das Freien um Weiber wird durch keine Brautschatzforderung erschwert, die der Vater der Braut stellt. Will jemand heiraten, so wendet er sich in der Regel an den Fürsten oder an einen der Unterhäuptlinge. Trotz der unbeschränkten Vielweiberei büßt die Ehe nichts von der Strenge ihrer Verpflichtungen ein. Untreue wird häufig mit sofortigem Tod bestraft. Liederliche Personen, Nzaga, rekrutieren sich größtenteils aus kinderlos gebliebenen Frauen, die von ihren Männern weggejagt wurden. Mutter vieler Kinder zu sein, ist die größte Ehre. Besondere Festlichkeiten beim Eingehen einer Ehe fehlen. Nur der Brautzug verdient erwähnt zu werden. Eine Art Prozession, die unter Begleitung des Häuptlings und von Musikern, Spaßmachern und Sängern die Braut in das Haus ihres zukünftigen Herrn führt. Dann gibt es noch einen gemeinschaftlichen Schmaus. Für gewöhnlich pflegen nämlich die Frauen allein für sich in ihren Hütten zu essen. Die Hauptbeschäftigung des Weibes besteht, da die Kinderwartung unter diesem glücklichen Himmel geringe Sorgen macht, außer der Pflege des Ackers in der Zubereitung der Speisen und im Schminken und Frisieren des Mannes. Säuglinge werden von ihren Müttern in schärpenartigen Binden getragen. Erstaunlich ist die Ausdauer, mit der sie sich ihrem musikalischen Vergnügen hingeben. Das Saiteninstrument ist ein Mittelding zwischen Harfe und Mandoline. Der nach allen Regeln der Akustik gebaute Resonanzboden ist aus Holz geschnitzt und oben mit einem Stück Haut überspannt, das zwei Schalllöcher hat. Die Saiten bestehen aus feinen Bastfäden und aus dicken, drahtartigen Haaren des Giraffenschwanzes. Ein weinerliches Rezitativ begleitet das ewige Einerlei der Akkorde, aus denen man kaum eine bestimmte Melodie heraushören kann. Auch findet man Sänger und Musiker von Beruf, die in abenteuerlichen Federputz den Fremden entgegentreten. Sie feiern Erlebnisse und Wanderungen des Bewillkommten in schwungvollem Lied, um schließlich seine Freigebigkeit herauszustreichen. Ringe, Kupfer und Perlen sind mein Lohn. Minnesänger nennt sie die Fantasie mancher Afrika-Reisender, aber richtig belegt sie der Araber des Sudan mit dem Sammelnamen Haschasch, Spaßmacher. Die Sprache der Nyam-Nyam gehört mit den übrigen des Bahr-el-Ghazal-Gebietes, dem großen afrikanischen Sprachstamm nördlich vom Äquator an, speziell der nubisch-libyschen Gruppe. Zur Bezeichnung der Gottheit bedienen sich manche Dolmetscher des Wortes Gumba, das zugleich Blitz bedeutet. Das Beten der Nubier nennen die Nyam-Nyam Boru. Ihr eigenes Boru ist indes nur ein Mittel, um sich vor wichtigen Unternehmungen bei dem unsichtbaren Schicksalsmächten Rat zu holen. Man benetzt eine glatte Holzfläche mit Wasser, dann nimmt man einen ebenfalls glatt abgestutzten Pflock fest in die Faust und fährt mit ihm auf dem Brett hin und her. Rutscht der Pflock leicht hin und her, so ist dem Unternehmen das Glück sicher. Wenn beide Hölzer fest aneinander haften, so gilt das als böse Vorbedeutung. Diese Hölzer verbergen die Nyam-Nyam sorgfältig vor den Augen der Mohammedaner. Sie spielten eine große Rolle zur zeit unseres krieges mit ihnen als meine eigenen niamniam unser schicksal zu befragen sich anschickten. Das ergebnis, das für meine person erzielt wurde, trug nicht wenig dazu bei, meine umgebung mit großem vertrauen in mein glück zu erfüllen. Von noch größerer bedeutung ist das wahrsagen vermittels eines huhns. Dem Huhn wird ein Fetischtrank beigebracht. Er besteht aus einer roten Brühe, die durch den Absud eines Holzes eines 20 Meter hohen Baumes gewonnen wird. Der Tod des Huhnes bedeutet Unglück im Krieg und Lebensgefahr. Bleibt es am Leben, so bedeutet es Sieg. In anderen Fällen nimmt man einen Hahn, packt ihn am Hals und drückt seinen Kopf unter Wasser. Nach einiger Zeit lässt man ihn wieder los. Kommt er zu sich, so ist es ein glückbedeutendes, im anderen Fall ein unheilvolles Zeichen. Unerschütterlich ist der Glaube an die Zuverlässigkeit einer solchen Schicksalserforschung. Uando zum Beispiel, unser Widersacher, griff unsere Karawane selbst nicht an, obgleich er bereits zwei Bezirke zu offenen Feindseligkeiten angefeuert hatte, nur weil sein Huhn bei einem obrigen Versuch getötet worden war. Die zu uns haltenden Niamniam behaupteten steif und fest, dass wir nur durch den Tod des Huhnes vor unserem Untergang gerettet worden seien. Auch Hexen werden einem solchen Gottesurteil ausgesetzt. Böse Geister und Waldkobolde spielen bei den Niamniam eine große Rolle. Immer ist es der Wald, in dessen Dunkel die Sitze der dem Menschen feindlichen Mächte verlegt werden. Der Trauer um den Verlust eines Angehörigen gibt der Niamniam dadurch Ausdruck, dass er sich das Haar schert und seinen kostbaren Haarputz rücksichtslos zerstört. Die abgeschnittenen Zöpfe und Flechten streut man weithin aus. Der Körper des Toten wird mit Fellen und Federn festlich geputzt und mit Rotholzpulver eingerieben. Vornehme werden auf den von ihm getragenen Schurz gebettet und dann beigesetzt, auf ihren Bänken sitzend oder in einem ausgehöhlten Baumstamm sargartig verschlossen. Man schüttet Erde nicht unmittelbar auf den Begrabenen, sondern stellt vermittelst eines Holzverschlages eine seitliche Kammer her, in deren Hohlraum die Leiche gestellt wird, ohne von der Erde berührt zu werden, genau wie es die Vorschriften des Islam erheischen. Auch die Niamniam beobachten bei der Beisetzung ihrer Toten die Himmelsrichtung, nur in anderer Weise als die Bongo. Die Männer werden mit dem Gesicht nach Osten, die Weiber westwärts gekehrt bestattet. Über der aus festgestampftem Ton geformten Grabdecke errichtet man eine Hütte, die sich durch nichts von den Behausungen der Lebenden unterscheidet. Vernachlässigt und vereinsamt ist sie dem Untergang durch Steppenbrand, Termitenfraß und Fäulnis preisgegeben. Ende von Kapitel 12, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 13 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 13 Der rätselhafte Strom. Am 13. März begann der ungemütliche Marsch durch die Grenzwildnis, die uns von dem Mohammed befreundeten Land der Mangbattu trennte. Bald bot die Gegend ein ganz anderes Aussehen dar als das bisher durchzogene, wasser- und waldreiche Land. Die sich unregelmäßig durch die Steppenfläche hinschlängelnden Sumpf- und Wiesengewässer waren ohne Uferwaldung und nur von ingwerartigen Staudendickichten umsäumt. Die Gewässer mussten an Stellen durchwatet werden, die von wilden Büffelherden tief ausgetreten und zerstampft waren. Der schwarze Schlamm reichte oft bis an den Hals, während unter den Füßen der Grund ins Bodenlose zu weichen schien. Zu allem Überfluss gebot ein Unwetter Halt. Das Menschengetümmel, die allgemein grenzenlose Verwirrung dazu, die zuckenden Blitze eines großartigen Tropengewitters hätten den schönsten Vorwurf zu einem Gemälde der Sintflut abgeben können. In der Morgendämmerung wurde nach verkürzter Nachtruhe mit leerem Magen das Schlammbad fortgesetzt. Schwimmkundige Bongo mussten eine gegen das gänzliche Versinken schützende Decke über die tiefsten Sumpfstellen legen, indem sie große Grasmassen und ausgeraufte Stauden ins Wasser warfen. Später führte wieder der Weg durch Buschwald und Galeriewälder, wie die hochstämmigen Uferwälder dieser Gebiete nach ihrer Erscheinung genannt werden. Es sind Laubengänge großen Stils, die von hier an nach Süden in noch großartigere Gestaltung auftreten. Unter großer Mühe wurde der Grenzbach überschritten und endlich winkten aus tiefstem Grün die idyllischen Behausungen der Mangbattu gastlich entgegen. Der Empfang bei den Häuptlingen war freundlich. Eine große Schießerei, die mich zunächst in lebhafte Unruhe versetzte, stellte sich als harmlose Begrüßung der Karawane einer anderen Elfenbeingesellschaft heraus, die von Tuhami, dem Oberschreiber des Generalgouverneurs in Khartoum, gegründet worden war. Am 19. März hatten wir mein heiß ersehntes Ziel, den Uele-Strom, erreicht, der seine trüben, bräunlich schimmernden Fluten zwischen hohen Uferwänden majestätisch gegen Westen wälzte. Dies war also der rätselhafte Fluss, auf den ich infolge der Erzählung der Nubier bereits seit dem Aufbruch von Khartoum aufs Höchste gespannt war. Wer eine Ahnung hat von den unklaren Darstellungsweisen der arabisch sprechenden Völker, wenn es sich um Stromläufe und Stromrichtungen handelt, der wird die Spannung begreifen, mit der ich einen Durchblick nach dem großen Wasser zu gewinnen suchte. Auf dem nächsten Weg brach ich mir durch das Ufergebüsch Bahn nach dem mächtigen Strom. Sein Rauschen, das durch die Felsbänke in seinem Bett verursacht wurde, war bereits eine Zeit lang zu meinen Ohren gedrungen. Floss das Wasser nach Osten, so war das Rätsel der Wasserfülle des Mvutan, des 1864 von Baker entdeckten Albertsees, eines der Quellbecken des Nil, gelöst. Floss es aber nach Westen, dann konnte es nicht mehr zum Nilsystem gehören. Es strömte nach Westen, das große Wasser, und es gehörte darum nicht mehr zum Nil. Der neu entdeckte Strom war ja 400 Kilometer von der Nordostecke des Mvutan entfernt, und bei all den vielen Stromschnellen, die er bereits hinter sich gelassen, immer noch in einer Meereshöhe gleich der des Sees oder sie übertreffend. In den beiden ersten Ausgaben von Im Herzen von Afrika ist die Zugehörigkeit des Uele zum Nilsystem entschieden abgelehnt worden. Seine Zugehörigkeit zum System des Kongo war damals nicht nachzuweisen gewesen. Ich hielt den Uele für den Oberlauf des in das Binnengewässer des Schadsees mündenden Schari. Er wog auch die Möglichkeit, dass er zudem durch den Niger in den Atlantischen Ozean entwässernden Benue gehören könnte. Das Hauptverdienst um die endgültige Lösung des Uele-Problems gebührt Dr. Wilhelm Junker, der 10 Jahre nach mir den ostwestlichen Lauf des Stroms auf eine Strecke von nahezu 540 Kilometer festzulegen vermochte. Der Anschluss der weit ausholenden Entdeckungen Junkers an diejenigen, die sich in der entgegengesetzten Richtung vom Kongo her stromaufwärts vollzogen, wurde zunächst durch die Entdeckung und Befahrung seines größten Nebenflusses, des Ubangi, durch den Amerikaner Greenfell ermöglicht. Dann kam der Belgier Van Gelle, der den Makua genannten Oberlauf 1888 weiter verfolgte und im Juli 1890 bis Bangasso vordrang. Dieser Ort ist nur 26 Kilometer von Junkers westlichstem Punkt entfernt. Gleichfalls im Jahre 1890 gelangte Becker über Landreisend vom Aruvimi her an den Makua Uele. Der Uele erinnert an meiner Übergangsstelle auffallend an den blauen Nil bei Khartoum. Er hatte hier eine Breite von 250 Metern. Die Wassertiefe betrug nirgends unter 4 Meter. Die Uferwände überragten um 7 Meter die Wasserfläche. Ein Überschwemmungsgebiet fehlte hier, wie an den weiter oberhalb überschrittenen Teilen des dort Kibali genannten Hauptflusses, und das Land senkte sich gegen 35 Meter in ziemlich steiler Neigung zum waldumgürteten eigentlichen Flussufer hinab. Die Stromgeschwindigkeit betrug am nördlichen Ufer zwischen 17 und 19 Meter in der Minute. Die in der Sekunde fortbewegte Wassermasse mochte jetzt über 300 Kubikmeter betragen. Bei ihrem höchsten Stand musste sie, wenn die Geschwindigkeit dieselbe blieb, fast das Dreifache sein. Der Uele entsteht kurz oberhalb dieser Stelle aus der Vereinigung des Gadda und des Kibali. Die Übergangsstelle des 19. März lag nach der an Ort und Stelle flüchtig ausgerechneten Ablesung meiner Aneroide in 700 Meter Meereshöhe. Der Uele hatte alle Merkmale eines Gebirgsflusses, wenigstens eines solchen, dessen Quellen sich in nicht zu großer Entfernung von unserem Übergangspunkt befinden konnten. Es war nicht leicht, die Karawane über den großen Fluss zu schaffen. Diese Arbeit wurde aber durch die von Munsa, dem König der Mangbattu, uns gestellten Fährleute so rasch gefördert, dass in 3 Stunden der letzte Mann auf das südliche Ufer übergesetzt war. Dies geschah in großen Booten, die aus einem Baumstamm gehauen waren und alles bisher Gesehene an Festigkeit und Formvollendung übertrafen. Einige von ihnen hatten bis 10 Meter Länge, 1/1 Meter Breite. Infolge ihrer Größe war beim Einsteigen nicht das geringste Schwanken zu bemerken. An beiden Enden liefen die Boote in langen, horizontalen Schnäbeln aus und die Bordränder waren mit Schnitzwerk verziert. Ende von Kapitel 13, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 14 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika. Von Georg Schweinfurt. Kapitel 14. Beim König der Mangbattu. Nur noch durch eine kurze Wegstrecke vom Ziel der diesjährigen Reise getrennt, machten wir einen Rasttag, um uns für den folgenden Tag zum Einzug in die Residenz König Munsas vorzubereiten. Eine überraschende neue Welt umgab mich in diesem fernsten Erdwinkel, der gleich weit vom Indischen Ozean und den atlantischen Küsten lag, im innersten Zentralkern von Afrika. Neu erschien hier alles, die hellfarbige Rasse der Eingeborenen, ihre seltsame Tracht, ihre kunstfertigen Geräte, der behäbige Wohlstand ihrer zierlichen Behausungen, schließlich der wilde, großartige Pomp des Königs, waren in der Tat meines Staunens wert, und eine Überraschung harrte meiner nach der anderen. Dazu gesellte sich noch eine überwältigende Fülle neuer, nie gesehener Gewächse und die ungeahnte Fremdartigkeit der Pflanzungen, in denen die Banane, das Zuckerrohr und die Ölpalme überall verbreitet waren. Hier befand ich mich im Mittelpunkt Afrikas, der mit all dem Zauber meiner frühesten Jugendträume ausgestattet schien. Ein schöner Spaziergang vollendete am letzten Tag unsere lange Wanderung, bis wir die letzten 20 Kilometer zurückgelegt hatten, die uns noch von dem Wohnsitz Munsas trennten. Führte der Pfad durch eine paradiesische Landschaft. Wir durchzogen die endlosen Bananenpflanzungen, die, vermischt mit bezaubernden Hainen der Ölpalme, das ganze Land zu einem ununterbrochenen Garten machten. Die Ölpalme, deren Stämme von oben bis unten von Farnkräutern und Schlinggewächsen überwuchert waren, stellten alle Pracht eines ägyptischen Dattelpalmenhains weit in den Schatten. Eine köstlich erquickende, würzige Luft strich durch die Landschaft. Überall war Wasser und kühlender Schatten zu finden. Vor den Häusern der Eingeborenen prangten riesige Feigenbäume, deren dichte Kronen kein Sonnenstrahl je durchdrang. Dann ging es wieder durch dichte Dschungel, über Bäche und durch Galeriewälder, bergauf, bergab, in beständig ansteigender Hügellandschaft. Wir überschritten vom Uele an allein 12 solcher Bäche. Der Weg war mit nur geringen Unterbrechungen auf beiden Seiten von den idyllischen Wohnungen der Mangbattu umsäumt. Vor den Türen standen die Bewohner und boten uns die köstlichen Früchte aus ihren paradiesischen Gärten zum Willkommen. Endlich winkten aus tiefem Grün die Palasthallen des Königs schon von Weitem den Wandernden entgegen, und wir gelangten zu einer ausgedehnten Talsenkung, in deren Mitte ein spiegelklarer Bach murmelnd sich hinschlängelte. Uns gegenüber zeigte sich ein weitgedehnter, grasfreier Abhang, auf dem die wohlgesäuberte, dunkelrote Erde mit vielen Reihen der zierlichsten Hütten bedeckt war. Dahinter erhoben sich, alles übrige weit überragend, bahnhofähnliche Schuppen in einer Höhe und Breite, wie ich sie seit Kairo nicht wieder gesehen. Sie verrieten mir sofort den Wohnsitz des Königs Munsa. Es wurde Halt kommandiert, und in einer Stunde war unser großes Feldlager aufgeschlagen. Lichtlange währte es, und von allen Seiten strömten Scharen schaulustiger Eingeborener herbei. Ich entzog mich diesmal im geschlossenen Zelte ihrer Zudringlichkeit. Ich war müde, vor versammeltem Volk meine Kopfbedeckung zu lüften, um zu zeigen, dass das lange, schlichte Haar wirklich mein eigenes sei, oder meine Brust zu entblößen, um ihre blendende Weiße bewundern zu lassen. Dabei verging ich im Zelte vor Hitze. Rundherum saßen die Vornehmen der Mangbattu in gespannter Erwartung, aber ich nahm mich zusammen, brauchte ich doch noch Kraft genug für den folgenden Tag, um vor Munsa selbst das Wunder meiner Existenz an den Tag zu legen. Munsa hatte die Ankunft der Chartumer mit Ungeduld erwartet. Hoch aufgestapelt lagerte in seinen Speichern das Elfenbein. Munsa war Mohammeds Freund. Sie hatten von ihrem Blut miteinander getrunken und nannten sich Brüder. Mohammed war bei allen Eingeborenen unter dem Namen des Mbali, des Kleinen, bekannt und im Verkehr mit ihnen die Gemütlichkeit selbst. Gern weilte er hinter gefüllten Bierkrügen an der Seite eines heidnischen Blutsfreundes, und wenn er umgürtet mit dem volkstümlichen Rocco der Mangbattu, dem Kleid aus der Rinde des Feigenbaums, und mit dem roten Federbusch auf dem Haupt sich sehen ließ, gewann er die Herzen aller. Mohammed hatte nach unserem Eintreffen nichts Eiligeres zu tun gehabt, als sich zum König zu begeben. Unter den mitgenommenen Geschenken spielte eine Auswahl größerer Kupferschüsseln die Hauptrolle, die ihre Kraft als Tonwerkzeuge beweisen sollten. Erst spät am Abend kehrte Mohammed in das große Lagerdorf zurück. Hörner und Paukenschall begleiteten seinen Schritt, und mit staunenswerter Schnelligkeit häuften sich große Proviantvorräte an, auf Befehl des Königs von Tausenden herbeigetragen. Mir selbst war ein feierlicher Empfang für den folgenden Morgen zugestanden. Anderen Tags, am 22. März 1870, wurde mir die Botschaft übermittelt, ich möchte hinüberkommen. Mohammeds schwarze Leibgarde und die Musikanten waren mir entgegengeschickt worden. Schnell warf ich mich in ein feierliches Schwarz und zog die schwer beschlagenen, hohen Schnürstiefel des Bergsteigers an. Drei schwarze Knappen trugen mir Büchsen und Revolver nach, ein vierter den unvermeidlichen Rohrstuhl. Mit erwartungsvoller Schweigsamkeit folgten meine Chartumer Diener, angetan mit weißen Festgewändern, die Geschenke für den König in den Händen. Als wir die Bachniederung erreicht hatten, fanden wir die sumpfigen Uferstellen mit frisch gefällten Baumstämmen belegt und große Balken als Brücken über das Wasser geworfen. Wie wir uns den ersten Hütten näherten, begann das Trommeln, und Trompeten wurden geblasen. Das Volk ließ einen schmalen Durchgang frei. An der zweitgrößten der königlichen Palasthallen, die einem Schuppen gleich an beiden Giebelseiten offen war, harrte einer der Beamten meiner. Schweigend geleitete er mich ins Innere an Hunderten von Trabanten und Vornehmen vorbei, die im vollen Waffenschmuck auf zierlichen Bänken dasaßen, in Reih und Glied geordnet nach Rang und Würden. Am entgegengesetzten Ende der Halle stand die Thronbank des Königs, darunter eine Fußmatte. Hinter der Bank war eine mächtige Lehne aufgestellt, die auf drei Füßen ruhte. Am oberen Ende lief sie in zwei Arme aus, die dazu dienten, um nach Belieben Rücken und Arme zu stützen. Die Lehne war über und über mit kupfernen Ringen und Nägeln beschlagen. Einige Schritte zur Seite der Thronbank ließ ich meinen Stuhl hinstellen und nahm Platz. Meine Leute hockten oder stellten sich hinter mich, und die nubischen Soldaten bildeten um den freien Platz eine Art Spalier. Die Halle hatte 35 Meter Länge, 13 Meter Höhe und 16 Meter Breite. Alles Holzwerk schien glänzend braun poliert und wie frisch gefirnisst. Es war aber nur die natürliche Farbe der Palmrippen. Das in einem breit abgerundeten Spitzbogen kühn gewölbte Dach ruhte auf drei Reihen sehr schmaler Pfosten. Die Rippen und Sparren des Dachstuhls sowie alle übrigen Bauteile waren aus den Blattschälften der Weinpalme zusammengefügt. Den Fußboden bedeckte ein dunkelbrauner Tonestrich, der wohlgeglättet war und fest wie Asphalt. Eine niedrige Brustwehr aus gleicher Masse bildete die Seiteneinfassung. Hunderte von schaulustigen Eingeborenen lehnten von außen an der Brüstung. Aufseher mit langen Stöcken machten die Runde und hieben, wo es Not tat, wacker auf die Menge ein. Knaben, die sich in den Festsaal geschlichen, wurden schonungslos hinausgepeitscht. Am Eingang der Halle war eine großartige Ausstellung von Prunkwaffen hergerichtet. Viele hundert ganz aus Kupfer geschmiedeter Lanzen und Wurfspieße waren für zentralafrikanische Begriffe Schätze von unberechenbarem Wert. Jetzt still! Der König kommt! Voranschreiten Musikanten, die auf riesigen, aus ganzen Elefantenzähnen geschnittenen Hörnern blasen. Andere schwingen roh gehämmerte Glocken aus Eisenblech. Den Blick gleichgültig vor sich hingerichtet, naht der rotbraune Cäsar, gefolgt von einer Schar seiner Lieblingsweiber, in Putz und Haltung wild, romantisch, malerisch. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, wirft er sich auf die niedrige Thronbank und betrachtet seine Füße. Mohammed setzte sich mir gegenüber neben dem König auf einen Schemel im theatralischen Staate eines Obersten der albanischen Leibwache des türkischen Sultans. An Armen und Beinen, Hals und Brust trug der Herrscher fremdartig geformten Schmuck. Alles war blinkend, blank geputzt und geschliffen, und Munsa erglänzte in seiner schweren Kupferpracht. Ein imposanter Federhut, fast einen halben Meter hoch, saß hinten auf der Höhe des Scheitels. Es war ein schmaler Zylinder von feinem Rohrgeflecht, außen mit drei Reihen von roten Papageienfedern übereinander besetzt. Große Federbüsche derselben Art krönten die Spitze. Einen Schirm hatte der Hut nicht, aber vorn über dem Scheitel war eine Art Mondsichel aus Kupfer angebracht. Die durchbohrten Ohrmuscheln trugen fingerdicke Kupferstäbe. Am ganzen Leib war der König mit rotem Farbholzpulver eingerieben. Seine einzige Kleidung, ein großes Stück verarbeiteter Feigenrinde, umhüllte in kunstvollen Faltenwurf den halben Körper. Fingerdicke, stielrunde Riemen von Büffelhaut, die im Schoß zu einem gewaltigen Knoten verschlungen waren und an den Enden schwere Kupferkugeln trugen, hielten das schön gesäumte Rindenzeug an den Hüften zusammen. In der rechten schwang Munsa zepterartig den sichelförmigen Mangbattu-Säbel, eine Luxuswaffe von purem, lauterem Kupfer. Das also war Munsa, der Selbstherrscher der Mangbattu, so recht ein wilder König, ohne jede Spur entlehnten europäischen oder orientalischen Schmucks. Munsa mochte nah an die 40 sein. Seine ziemlich hohe Gestalt war schlank, aber kräftig. Der Wuchs stramm und gerade, wie bei jedem Mangbattu. Durchaus nicht einnehmend waren seine Gesichtszüge, obgleich sie den nicht unschönen Typus dieses Volkes trugen. Ein ziemlich dichter Knebelbart saß am Kinn. Auch die Backen waren mit einem Haarwuchs bekleidet. Die völlig kaukasisch geformte Nase schloss sich dem fast geradzähnigen Profil an. Nur die stark aufgeworfenen Negerlippen standen hierzu im Gegensatz. In den Augen brannte ein wildes Feuer tierischer Sinnlichkeit, und um den Mund ging ein Zug, den ich bei keinem Mangbattu wiedergefunden habe. Habsucht und Gewalttätigkeit lagen darin auf der Lauer und die Freude an Grausamkeit. Nie sah man den Mund zu einem Lächeln sich verziehen. Nach und nach begann Munsa einige Fragen an mich zu richten, die sein erster Dolmetscher einem meiner beiden Niamniam übermittelte, der mir die Worte arabisch wiedergab. Sie waren sehr gleichgültiger Natur. Nun trugen meine Diener die Geschenke herbei. Ein Stück schwarzen Tuchs, ein Fernrohr, ein silberner Teller, Porzellangeschirr, Schnittwerkzeug aus Elfenbein, ein Buch mit Goldschnitt, einen Doppelspiegel, der vergrößerte und verkleinerte, schließlich eine große Auswahl venezianischer Glasperlen, darunter 30 Halsschnüre, jede aus einigen 30 voneinander ganz verschiedenen Stücken der feinsten Art zusammengesetzt, so dass Munsa über 1000 verschiedene Glasperlen erhielt. Er betrachtete alles mit großer Aufmerksamkeit, ohne indes viel dabei zu sagen. Desto häufiger ließen sich aus seiner nächsten Umgebung halb unterdrückte Laute des Staunens vernehmen, denn hinter dem Sitz des Königs hatten sich seine Weiber, einige 50, auf netten Schemeln in Reih und Glied niedergelassen. Auch der Doppelspiegel ging von Hand zu Hand, und seine Verzerrungen erzeugten Jauchzen und Schluchzen vor Freude. Diese Frauen unterschieden sich von denen des übrigen Volks nur durch größere Eleganz. Nach einiger Zeit griff Munsa zu den bereitliegenden Erfrischungen. Breiklumpen von Bananenmehl und Tapioka, im reifen Zustand getrocknete Bananen und eine Frucht, die ich sofort als die vielgepriesene Kolanuss des Westens erkannte. Munsa schnitt sich von ihrem rosa schimmernden Kern, den Keimblättern, einige Stückchen ab und kaute daran in den Zwischenpausen nach jeder Pfeife Tabak, die ihm ein eigener Diener in Gestalt eines gegen 2 Meter langen Eisenrohrs reichte. Zunächst brachte der König sich in die richtige Stellung. Er warf sich weit nach hinten zurück, stützte den rechten Ellenbogen in die große Armlehne, schlug ein Knie über das andere und ergriff dann mit der linken das Rohr. In dieser stolzen Haltung tat er bedächtig einen einzigen langen Zug, gab die Pfeife zurück und ließ dann den Rauch langsam aus dem Mund gleiten. Ich bat um eine Kolanuss. Der Herrscher reichte sie mir höchst eigenhändig. Ich äußerte gegen Mohammed meine Verwunderung, diese Frucht bei den Mangbattu wiederzufinden. Zu Munsa gewandt, wies ich mit der Hand in der Richtung zum Tschadsee und ließ ihm sagen, ich kenne wohl diese Frucht, dort essen sie die vornehmen Leute. Aber der König ging nicht darauf ein. Endlich nahm die Vorstellung zu unserer Unterhaltung ihren Anfang. Zunächst traten ein paar Hornbläser auf, die Solostücke vortrugen. Künstler in ihrer Art ließen sie durchdringende, heftige Brülltöne mit zartesten Flötenstimmen abwechseln. Der eine konnte auf dem gewaltigen Elfenbeinhorn, das er in waagerechter Lage kaum zu halten vermochte, sicher und zart trillern. Darauf folgten Spaßmacher und Sänger von Beruf, ein Hofnarr, ein kleiner kugelrunder Fettklumpen, dessen Gliedmaßen wie Windmühlenräder umherfuchtelten und der über und über mit buschigen Quasten und Schweineschwänzen behangen war, konnte sich nicht genug tun in seinen Späßen und Albernheiten. Zu des Königs größter Befriedigung brach ich in ein herzhaftes Lachen aus. Der Narr durfte sich gegen jedermann, sogar gegen Munsa selbst, Freiheiten herausnehmen. So kam er auf den König zugehüpft und streckte ihm die Rechte entgegen. Als Munsa einschlagen wollte, zog der Spaßmacher die Hand schnell wieder zurück und machte mit einem Satz kehrt. Kurz vorher waren mir einige frisch geröstete Maiskolben, die ersten im Jahr, vorgesetzt worden. Da kam der Narr und bat mit drolliger Gebärde, davon essen zu dürfen. Ich warf ihm die Körner einzeln in den aufgesperrten Rachen. Unter wunderlichem Augenverdrehen fing er sie auf. Das rief ein unbändiges Gejubel hervor. Ein Eunuch war die Zielscheibe des allgemeinen Witzes. Wenn er sang, glich er einem grunzenden Pavian. Munsa hatte ihm einen roten fes aufgesetzt, und so war er der Einzige, der etwas Fremdländisches an sich trug. Das Beste hatte sich Munsa für den Schluss aufgespart. Er hielt eine Rede. Mit einem Satz erhob er sich, zupfte an seinem Schurz, räusperte sich und begann dann lautschallend die Ansprache. Natürlich verstand ich nichts davon. Was ich aber hörte und sah, war genug, um zu begreifen, dass Munsa seine Worte sorgsam wählte. Denn oft hielt er inne, verbesserte sich, und es schien mir sogar, als mache er Kunstpausen, um den Jubel des Volkes auf die Kraftstellen zu häufen. I, I, Chupi, Chupi, I, Munsa, I. Die Nationalhymne der Mangbattu erschallte aus allen Kehlen, und ein Höllenlärm ging von den Musikwerkzeugen aus. Die Pauken, jetzt rhythmisch von den Hörnern begleitet, schlugen im lebhafteren Tempo einen anderen Takt an. Mit dem Ernst eines Kapellmeisters dirigierte Munsa das Höllenkonzert. Als Taktstock diente ihm eine Klapper aus Korbgeflecht. Die Rede dauerte eine volle halbe Stunde und gewährte mir Muße, von dem redenden König mehrere Skizzen zu entwerfen. Zum Abschied sprach Munsa: »Ich weiß nicht, was ich dir für deine vielen Gaben bieten soll. Ich bin recht betrübt, dass ich nichts habe und so arm bin.« Ich erwiderte: »Ich bin nicht deshalb gekommen, nur um zwei Dinge bitte ich, um ein Wildschwein und um einen Schimpansen.« »Daran soll es nicht fehlen«, versprach Munsa. »Allein von Schwein und Schimpanse sah ich nichts, trotz meiner täglichen Mahnungen.« In der frühen Morgenstunde weckte mich der Ruf meiner Leute. Ich sollte herauskommen und sehen, was mir der König schicke. Mohammed gab mir die Erklärung: »Ich habe Munsa gesagt, dass deine Sachen unter freiem Himmel lägen. Jetzt schickt er dir ein Haus als erstes Gastgeschenk.« In der Tat trugen einige 20 Eingeborene auf ihren Schultern das vierkantige Untergestell eines Häuschens. Eine geringere Anzahl folgte dahinter mit dem Dach. In wenigen Minuten waren sie oben und stellten das Häuschen neben meinem Zelt auf. Es war etwa 7 Meter lang und geräumig genug, um meine Vorräte aufzunehmen. Beständig war mein Zelt von Scharen Neugieriger umringt. Die angeseheneren unter ihnen kamen mit ihren Bänken, um sich gemütlich bei mir zum Gaffen niederzulassen. »Bringt Waffen und kunstvolles Gerät, Schmucksachen und Gebrauchsgegenstände aller Art«, ließ ich ihnen sagen. »Felle und Schädel von Tieren, Früchte des Waldes, die Blätter dabei, vor allem aber Menschenschädel, ich gebe euch Kupfer.« Im Handumdrehen entwickelte sich ein Kuriositätenmarkt mit schwungvoll betriebenem Tauschhandel. Die Menge der herbeigeschleppten Gebeine war erstaunlich. Ich hatte Mühe, begreiflich zu machen, dass ich nur unversehrte Schädel brauchen könne. Ich verspreche aber, für jedes vollständige Stück mit einem Armring zu zahlen. Die meisten Schädel waren zertrümmert, um das Hirn bequemer herausnehmen zu können. In allen Fällen wussten die Überbringer mir Herkunft und Geschlecht mit großer Bestimmtheit anzugeben. Die meisten Schädel gehörten den Völkern an, die im Süden ihre Wohnsitze haben. Nur wenige stammten von den Mangbattu selbst. Viele Stücke waren in Wasser gekocht und mit Messern abgeschabt worden. Einige schienen geradewegs von den Mahlzeiten der Eingeborenen zu kommen. Unter allen Vornehmen, die mich besuchten, fesselte besonders einer von Munsas Söhnen meine Aufmerksamkeit. Er hieß Bunsa. Dieser junge Mann trug alle Merkmale eines ausgeprägten Albinismus zur Schau und gehörte zu den hellfarbigsten Vertretern der Mangbattu-Rasse, die mir zu Gesicht gekommen sind. Das stark gekräuselte, derbe Haar war von einem unreinen Blond. Der hohe Haarwulst am Hinterkopf glich einem Bündel Hanf. Die hellbraunen Augen schienen lichtscheu zu sein und schielten unstet umher. Dabei wackelte das von einem dürren Hals getragene Haupt unwillkürlich oder es ruhte in ungewöhnlichen Stellungen. Von den übrigen Mitgliedern des Königshauses ließen sich nur Munsas Frauen und seine älteste Schwester im Lager blicken. Die letztere war eine ältliche, garstige Person. Sie schien nichts von der Amazonennatur ihrer verstorbenen Schwester Nalengbe zu besitzen, von der man berichtete, dass sie in Mannestracht die Mangbattu in den Kampf geführt habe. Ihre Eitelkeit machte sie zum Gespött der Fremden und Eingeborenen. Von mir erbettelte sie einige Flintenkugeln, die den Mangbattu von den Nubiern aus Gründen der höheren Politik vorenthalten werden. Sie hämmerte sich aus dem Blei der Kugeln schöne glänzende Ohrgehänge. Eines Morgens fanden sich gegen 30 der königlichen Lieblingsfrauen im Lager ein. Lauter jugendlich kräftige, meist große Gestalten von tadellosem Wuchs, wenn auch nicht von einnehmender Gesichtsbildung. Wie gewöhnlich wetteiferten sie in üppiger Entfaltung des Haarschmuckes und kunstvoller Bemalung des Körpers. Zwei ließen sich bewegen, mir zu einem Bilde zu sitzen. Einzelne zeichneten sich durch hellere Hautfarbe und fast blondem Haarwuchs aus. Mehrere erinnerten sogar an die Färbung des Milchkaffees. Ich wollte durch Glasperlen meine Dankbarkeit an den Tag legen, erhielt aber die Perlenschnüre zurück. Die Frauen des Königs seien nur berechtigt, von Mohammed Geschenke abzuholen, solche auch von mir im Empfang zu nehmen, hätten sie keinen Befehl. Das könnte Verdacht erregen, und Verdacht wäre bei Munsa gleichbedeutend mit Tod, setzten die Dolmetscher hinzu. Das Menschengetümmel um mich herum begann auf Dauer sehr ermüdend zu wirken. Ich war bereits am zweiten Tag genötigt gewesen, mein Zelt mit einer Dornhecke einfrieden zu lassen. Aber viele brachen rücksichtslos durch. Jede Minute sah ich mich in meiner Arbeit unterbrochen. Ich spritzte im Unmut oft Wasser unter die Leute und ersann allerhand Schreckmittel. Schließlich blieb mir kein Ausweg, als beständig einige Wachen aufzustellen, denen von Mohammed befohlen wurde, Gewehr im Arm jeden Zudringlichen zurückzuweisen. Kaum aber hatte ich mein Asyl verlassen, als ich mich auch schon von einer ganzen Schar begleitet sah. Vorwiegend Weiber folgten und verleideten mir viele meiner botanischen Ausflüge. Wo wir durch Weiler und Gehöfte kamen, wuchs mein Gefolge beständig an. War ich aufgelegt, so erlaubte ich mir wohl auch einige Späße. Indem ich einige Worte, die ich von ihrer Sprache aufgeschnappt, unter die Menge warf. Diese wurden mit Begeisterung von Mund zu Mund getragen, rief ich zum Beispiel Hosanna, daher ist nicht, so riefen alle Weiber hinter mir in einem Atem eine Viertelstunde lang Hosanna, Hosanna. Auch schwierige deutsche Wörter gab ich ihnen zum Besten und ergötzte mich, an ihrer Gewissenhaftigkeit die zungenbrechenden Laute nachzuahmen. Am liebsten aber bediente ich mich der vielen lautmalenden Namen von Tieren, die in der Mangbattu-Sprache den von den Tieren ausgestoßenen Lauten nachgebildet werden, wie zum Beispiel Memä für Ziege. Alle Mangbattu-Weiber waren im höchsten Grad zudringlich. So oft ich aber selbst zu ihren Wohnplätzen kam, verschlossen sie sich ängstlich im Inneren der Hütten und verrammelten unter vielem Geschrei alle Türen. Ende von Kapitel 14, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 15 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 15. Der tanzende König. Die 20 Tage unseres Aufenthalts verstrichen mir nur zu schnell. Überraschungen auf Überraschungen folgten. Große Festlichkeiten in den Hallen des Königs, allgemeiner Jagdalarm, tributbringende Vasallen, die mit ihren Kriegern feierlichen Einzug hielten. Immer wieder zeigte sich mir das Volk der Mangbattu von einer neuen Seite. Wiederholt besuchte ich den König, den ich bald in seinen Vorratskammern mit Austeilen von Lebensmitteln, bald in den inneren Gemächern seines engeren Hofhalts antraf. Eines Nachmittags wurde mir die Erlaubnis zuteil, an Mohammeds Seite alle Teile der Hofburg zu durchmustern. Der Zeremonienmeister und der oberste Küchenmeister geleiteten uns. Hofburg nenne ich eine abgeschlossene Vereinigung von Hütten, Hallen und Schuppen, die, von einem Palisadenzaun umfriedigt, nur vom König und den Beamten seines Haushalts betreten werden durften. Bäume waren in Reihen um den Zaun gepflanzt. Ich wurde zu einem runden Haus mit einem riesenhaften Kegeldach geführt, das als Zeughaus mit Waffenvorräten aller Art angefüllt war. Hier durfte ich eine Anzahl Klingen und Lanzen, die mir besonders gefielen, aussuchen. Die Hofbeamten und Waffenaufseher beeinträchtigten mich indes sehr in der freien Auswahl. Ich musste die königliche Freigebigkeit anrufen, um Prachtstücke behalten zu dürfen. Alle Versuche, von Munsa geografische Aufschlüsse über die Länder im Süden seines Reiches zu erlangen, scheiterten an der Geheimnistuerei der afrikanischen Herrscherpolitik. Auch seine Untergebenen schwiegen wie das Grab. Bei einer späteren Begegnung machte mir Munsa Vorwürfe darüber, dass ich ihm so wenig Kupfersachen geschenkt habe. Eine solche Nachforderung hatte ich längst erwartet und mich nur gewundert, dass sie nicht früher gekommen war. »Mohammed«, sprach Munsa, »hat mir viel Kupfer gegeben. Der ist ein großer Sultan. Aber ich weiß, du bist auch ein großer Sultan.« »Ja, ich brauche aber auch kein Elfenbein«, fiel ich ihm in die Rede. Der König entließ mich in Gnaden, sandte aber bald darauf Boten, die um meine beiden Hunde baten. Es waren zwei ganz gemeine Bongo-Köter. Vergeblich beteuerte ich, die Hunde seien meine Kinder, um keinen Preis seien sie mir feil. Es half nichts, täglich wurde die Forderung wiederholt und mir allerlei absonderliche Geschenke ins Zelt geschickt. Als sogar Sklaven und Sklavinnen vorgeführt wurden, brachten diese mich auf einen neuen Gedanken. Ich beschloss nachzugeben und den einen Hund gegen einen Eingeborenen des Zwergvolks der Akka einzutauschen. Munsa sandte mir zwei dieser Zwerge. Ich behielt den kleinen Akka, der ein Alter von 14 bis 15 Jahren haben mochte. Nsewue wurde der junge Zwerg genannt, den ich als ein Adoptivkind betrachtete. Der Tausch wandte mir wieder die königliche Gnade zu und das Verbot, das die Eingeborenen verhindert hatte, mir wie früher täglich Marktwaren und Kuriositäten zu liefern, wurde zurückgenommen. Ich erhielt jetzt solche Mengen reifer Bananen, dass ich mir einen gehörigen Vorrat von Wein aus ihnen herstellen konnte, ein liebliches, gesundes Getränk, das man nach 24-stündiger Gärung erhält. Da im Mangbattu-Land keinerlei Viehzucht bestand, so wäre ich auf die einförmigste Pflanzenkost beschränkt geblieben, wenn nicht von dem letzten Raubzug gegen die Mumfu her noch viele Ziegen im Land aufzutreiben gewesen wären. Als ich ein halbes Dutzend beisammen hatte, ließ ich sie alle auf einmal schlachten. Die Fleischmasse wurde von Knochen und Sehnen sorgfältig getrennt und fein zerhackt. Dann wurde sie in großen Töpfen gekocht, die Brühe filtriert, entfettet und eingedampft. Der auf diese Art gewonnene Fleischextrakt war als Vorrat für die Rückreise bestimmt und bewährte sich aufs Trefflichste. Das Erzeugnis sollte in der späteren bösen Zeit mein Leben fristen helfen, denn meine harten noch schwere Tage der Not und elenden Hungers. Außer Mohammed pflegten auch zwei andere Gesellschaften das Gebiet der Mangbattu zu besuchen. Den Abkommen gemäß mussten sie ihren Elfenbeinhandel auf die östlichen Mangbattu-Lande beschränken, wo Degbera König war. Alle pflegten nach ihrem Abzug eine kleine Anzahl Söldner zurückzulassen, damit diese die Handelsinteressen ihrer Gesellschaft wahrten. Mohammed hatte ebenfalls eine Anzahl seiner Leute bei Munsa untergebracht. Sie durften eine Seriba bauen, auch war ihnen Land angewiesen, das sie bestellen konnten. Weiter erstreckten sich ihre Vorrechte nicht, und über die Einwohner hatten die Fremden in keiner Weise irgendwelche Macht. Als die Elfenbeinvorräte des Königs erschöpft waren, begann Mohammed auf Mittel zu sinnen, weiter nach Süden vorzudringen, um einen neuen Markt zu eröffnen. Begeistert schloss ich mich seinen Plänen an. Diesem Vorhaben standen aber leider die größten Hindernisse im Weg. Es stieß vor allem auf den entschiedensten Widerspruch des Königs. Eine Zeit lang stand mein Entschluss fest, allein bei Munsa zurückzubleiben. Dies wollte aber mein Beschützer durchaus nicht zugeben. Auch von meinen eigenen Leuten hätte sich wohl keiner dazu entschließen können, bei mir auszuhalten. Meine nötigste Ausrüstung reichte kaum für die Rückreise. Der Salzvorrat war erschöpft. Die Aussicht, bei weiterem Vordringen in Abhängigkeit von den Mangbattu zu kommen, hatte etwas Verzweifeltes. Ich hätte ihren Raubzügen nach Menschenfleisch beiwohnen müssen. Ganz andere Aussichten würden sich mir freilich eröffnet haben, wenn ich über große Geldmittel verfügt hätte. Eine Expedition im Maßstab, der seinerzeit von den Engländern Speke und Grant ausgerüsteten, hatte von Munsa aus ohne Aufenthalt in südwestlicher Richtung vordringen können. Mit 200 Khartumer Soldaten, denen kein Fieber etwas anhat und die jede Kost vertragen, und mit den für alle Schliche afrikanischer Häuptlinge gewappneten Anführern konnte man überhaupt in jeder beliebigen Richtung vordringen. Es handelte sich nur darum, diese unersetzlichen Strolche für sich zu gewinnen. Munsas Besuch im Lager und große Festlichkeiten, die sich an die siegreiche Rückkehr des Häuptlings Mumeri von einem Zug gegen die Momfu anschlossen, brachten viel Abwechslung in unser Lagerleben. Es war ein kühler und regnerischer Tag, als mit den frühen Morgen der Lärm einer jauchzenden Menge herüber zu schallen begann. Gegen Nachmittag eilte ich durch den feinen Sprühregen hinüber und betrat den Festsaal. Hier erwartete mich ein großartiges Schauspiel. Im Inneren der Halle war ein weiter Raum freigelassen worden. 80 Weiber des Königs saßen auf ihren kleinen Schemeln in einem ein- bis zweireihigen Viereck um Munsa herum und klatschten in die Hände. Hinter den Weibern, die in abenteuerlichster Weise bemalt waren, standen die Krieger im vollen Waffenschmuck und ein Wald von Lanzen starrte zur Decke. Alle musikalischen Kräfte, über die der König verfügte, waren aufgeboten worden. Kesselpauken und Holzpauken, Hörner und Pfeifen aller Art, Schellen und Glocken, in solcher Umgebung tanzte König Munsa, welch ein Anblick. Diesmal beschattete sein Haupt ein gewaltiger Aufsatz von langhaarigem Pavianfell, der Bärenmütze eines Grenadiers der alten Zeit vergleichbar. Von der Spitze flatterten lange Federbüschel herab, die Arme waren mit Schwänzen der Ginsterkatze behangen und an den Handgelenken baumelten große Bündel von Eberschwänzen. Ein dichter Schurz von verschiedenen Tierschwänzen umgürtete die Hüfte, die nackten Beine waren mit klirrenden Ringen besetzt. In solchem Aufzug sah man den König in rasendem Tanz umherspringen. Die Arme schlenkerte er im Takt der Musik nach allen Richtungen. Mit erhobenen Armen begleiteten alle Weiber diese Klänge und klatschten den Takt dazu. Munsa raste durch die Halle in einer Ekstase, die an die Wut eines tanzenden Derwisches erinnerte. Alle halbe Stunde etwa wurde eine Pause gemacht. Dann ging es von neuem los, unerschöpflich, unermüdlich. Zu dem Toben der Menschen gesellte sich schließlich das Toben der Elemente. Ein Orkan brach herein, mit allen Schrecken der Tropengewitter, und bald peitschte der Sturmwind den strömenden Regen bis in die halbe Halle hinein. Das wirkte abkühlend, die Musik verstummte, der Donner der Paukenschläge wich dem Donner der Natur. Nach und nach verzog sich die erschöpfte Menge. Selbst der rasende Cäsar war urplötzlich verschwunden. Ich benutzte die Gelegenheit, um mir das Innere der anderen größeren Halle anzusehen, die gegenüber lag. Eine niedere Tür führte in den 16 Meter hohen und 50 Meter langen, nur durch wenige Spalten erhellten Raum, dessen Decke von 5 Pfostenreihen getragen wurde. Auf der einen Seite befand sich ein Balkenverschlag, der ein kleines Zimmer vom großen Raum absonderte. Hier pflegte der König ab und zu Nachtruhe zu halten. Ein derb zusammengezimmertes Gerüst diente als Bettstelle. Zu beiden Seiten erhoben sich Säulen, die auf aufeinander gestapelten, schmiedeeisernen Ringen von riesiger Größe und je einem halben Zentner Gewicht zusammengesetzt waren. Die Pfosten und das Gebälk waren in rohester Weise mit bunten Mustern bemalt. Der Dekorationsmaler hatte nur über 3 Farben verfügen können. Schwärzlich-rot mit Blut, gelb mit Eisenocker und weiß mit Hundekot. Zweimal beehrte der König in Person unser Lager mit seinem Besuch. Beim Betreten begrüßte ihn die schwarz-weiß-rote Flagge. Ich suchte ihn durch Vorzeigen meiner Bilder zu unterhalten. Unter anderem legte ich ihm sein eigenes Bildnis vor. Es waren die ersten Bilder, die ihm überhaupt je zu Gesicht gekommen. Lebhafte Grimassen verrieten die stumme Freude seines Inneren, und er bedeckte den geöffneten Mund mit beiden Händen, bei allen Mangbattu ein Zeichen des Staunens und der Bewunderung. Zum Schluss musste ich vor ihm noch meine Brust entblößen und die Hemdärmel aufstreifen. Da konnte er einen Schrei der Verwunderung nicht unterdrücken, denn auch er hatte nicht glauben können, dass mein ganzer Körper von weißer Haut bedeckt sei. Der Besuch endete, wie gewöhnlich unsere Zusammenkünfte, mit dem nicht erfüllten Wunsch, nun möchte ich mir auch noch die Stiefel ausziehen. Es ging nämlich bei den Eingeborenen wegen meines schlichten Haares das Gerücht, ich hätte an den Füßen Ziegenklauen. Nachmittags und in den Morgenstunden unternahm ich täglich Streifzüge in die Umgegend und bereicherte meine Sammlung durch zahlreiche Funde von überraschender Neuheit. Die Mittagszeit musste immer mit allerhand häuslichen Geschäften ausgefüllt werden. Der Tag der großen Wäsche war herangekommen, aber ich sah mich vergeblich nach einem Gefäß um, das alle die einzuweichenden Stücke zu fassen vermochte. Da verschaffte mir Mohammed, leihweise König Munsas, riesige Speiseschüssel, die eher einem Trog als einem Tischgeschirr zu vergleichen war. Sie hatte über 1,5 Meter Länge und war aus einem einzigen Holzblock gehauen. König Munsas Herrlichkeit sollte nicht von langer Dauer sein. Schon im Jahr 1873 fiel er im Kampf gegen die Khartumer durch die Kugel eines Basinger, eines schwarzen Soldaten. An seiner Stelle wurde der Abangba-Häuptling Niangara unter ägyptischer Militärverwaltung eingesetzt. Im Juni 1906 traf der Engländer Boyd Alexander in der ehemaligen Residenz des Munsa im Uele-Distrikt des belgischen Kongo-Staats den Abangba-Häuptling Okonda als Herrn des Landes an. Ende von Kapitel 15, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.